wenn Postfaschisten zu sehr lieben, zur Austreibung des Sexuellen aus der Sexualität. Wir haben ja, und das ist ja auch häufig schon bemerkt worden, im Spätkapitalismus dieses merkwürdige Phänomen einer Hypersexualisierung einerseits und einer Sexualangst, Sexualpessimismus andererseits, was irgendwie beides Hand in Hand geht und was erstmal sehr merkwürdig ausschaut. Also einerseits ein Diskurs über Sexualität in allen möglichen Medien, eine sexualisierte Werbung, ein sexualisiertes Fernsehen mit Talkshows über Sex, haufenweise Sexratgeber und eine Sexualisierung von Politik, wo man sich über die Fehltritte und sowas von Politikern auseinandersetzt und keine Ahnung, und andererseits also diese eine unglaubliche Überhöhung von Sexualität zu einem ganz wesentlichen Thema und andererseits eben eine ganz merkwürdige Form von sekundärer Prüderie, die sich natürlich vor allen Dingen deutlich zeigt darin, dass einfach seit Jahren, Jahrzehnten sexuelle Aktivität tatsächlich zurückgeht, viel, viel mehr Leute irgendwie in sexualwissenschaftlichen Praktiken über Lustlosigkeit klagen, also die Form von sexuellen Funktionsstörungen, dass in Umfragen über Sexualität Leute sagen, ja, das macht fast so viel Spaß wie Skifahren. Und natürlich in der Form, dass Sexualität immer noch für die Horrorstories gut ist, also sei es eben in den ganzen Formen von Kinderschänder- und Jugendschutzdebatten. In Deutschland gab es in den letzten Jahren relativ unbemerkt eine ziemliche Verschärfung vom Sexualstrafrecht, was eben wirklich diesem Schutzgedanken folgt, dass Minderjährige eigentlich keine vollwertigen sexuellen Subjekte sind, damit überfordert und wo so merkwürdige Sachen wie der körperlose Missbrauch gesetzlich verboten werden sollte, also die Weitergabe von Pornohefte an Jugendliche, sowas. Und dieses Verhältnis, also von Sexualhype und Sexualangst, das versuche ich eben einmal kurz allgemein darzustellen, andererseits dann nochmal in der sehr spezifischen Ausformung der deutschen, wahrscheinlich auch deutsch-österreichischen Verhältnisse zu verfolgen. Das Verhältnis des Subjektes, also des bürgerlichen, allgemeinen, abstrakten Subjektes zu seinem Körper, ist ja schon von einem merkwürdig doppeldeutigen Verhältnis geprägt. Einerseits ist das Subjekt eben also als die handlungsmächtige Instanz in der bürgerlichen Gesellschaft eben genau das abstrakt Allgemeine, was von allem Empirischen, also natürlich und vorrangig auch von allem Körperlichen, von allem Geschlechtlichen abstrahieren soll, davon gereinigt ist, also die Subjektform, die allen offen steht. Und wenn man einen deutlichen Wandel irgendwie, also einen deutlichen Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit, also vom Feudalismus zum Kapitalismus, wie auch immer man das nennen will, rausstreichen will, ist es ja zum Beispiel die Abschaffung der Körperstrafen, also dieser exemplarischen Verstümmelung des Körpers zugunsten der Freiheitsstrafe, also dass statt dem materiell-empirischen Körper ein metaphysisches Konzept wie Freiheit angegriffen wird. Und eigentlich so der Körper natürlich gerade unangetastet bleiben soll, nur depraviert von allem. Es muss natürlich auch von diesem ganzen Empirischen gereinigt sein, weil das Subjekt ja gerade dadurch definiert ist, dass es sich in Raum und Zeit gleich bleiben soll, immer identisch mit sich, weil ich nicht sagen kann, ich war einfach ein ganz anderer, als ich diesen Vertrag abgeschlossen habe, als ich diese Ware gekauft habe und so weiter, sondern jeder irgendwie dieses gleiche, mit sich identische, abstrakte Wesen in Raum und Zeit. Und andererseits ist das natürlich offensichtlicher Quark. weil es nicht funktioniert, weil natürlich das Subjekt von seinem Körper überhaupt nicht abtrennbar ist. Das ist eben schon anerkannt in sowas, dass die körperliche Unversehrtheit sozusagen Bedingung überhaupt ist, dazu Rechtssubjekt zu sein, was irgendwie tauschen kann, vor Gericht gehen und so weiter, dass das Menschsein an sich schon eine Abstammungsfrage ist und keine, also genau nicht das, was die Eugeniker und Singer-Leute wollen, also du musst dem Begriff des Menschen genügen, dem Metaphysischen, sondern du musst einfach von einem Menschen abstammen, um Mensch zu sein. Und genauso eben die Konkretisierung im Bürgersein, auch das ist ja eben immer eine, fast schon, also immer schon dieses biologistische Moment, erstens von einem Staatsbürger, einer Staatsbürgerin geboren sein und in aufgeklärteren Staaten kommt noch dazu, oder auf dem Staatsgebiet geboren. Und auch das muss, diese Doppelheit muss halt wieder sein, weil das abstrakt allgemeine Ich natürlich gleichzeitig immer ein Besonderes sein muss, also was seine Besonderheit für Staat und Kapital darstellt, zeigt, vor sich herträgt, seine besonderen Geschmäcker, Vorlieben, Vermögen, Potenzen, wie auch immer. Und eben dieses Besondere ist eben nicht Vernunft und Wille, also das, was dem überempirischen Transzendentalsubjekt zukommt, sondern gerade das, was von diesem abgespalten wird. Natur, Begehren, Ticks, was auch immer, was dann eben in dieser abgespaltenen Form als fremdes, quasi unverrückbares Schicksal wiederkehrt. Ich bin, wie ich bin, weil ich ein, was auch immer, ethnisch ein Deutscher, geschlechtlich ein Mann, begehrend ein Heterosexueller, eine Lesbierin, was auch immer bin. Also diese Form von Schicksalshaftigkeit. Spezifisch ist dieses doppelte Verhältnis zum Natursubstrat, was das Subjekt einnimmt, nochmal im Verhältnis zur wahren Arbeitskraft, in dem Verhältnis des Subjekts zu dem, was es ja zum Teil als einziges zu verkaufen hat. Einerseits ist Arbeiten eben also das, was überhaupt die Lebensgrundlage ist in der kapitalistischen Gesellschaft für die allermeisten, definiert ja als Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv, also eine extrem körperliche Sache und als solche auch immer eine identitätsstiftende. Ich weiß, wer ich bin, weil mein starker Arm kann die Räder stehen lassen, wenn er will. Und andererseits ist gerade dieses Arbeiten immer ein ganz mystischer, spiritueller Akt, wo eigentlich der Befruchtung der Materie durch den Geist, also diese schöpferische Potenz, wo sich Marx ja schon drüber lustig gemacht hat, über diese bürgerlichen und wahre sozialistischen Vorstellungen von der, dass die Arbeit eben ex nihilo Sachen schafft, wie sonst früher nur Gott. Also auch da dieses Doppelte, einerseits eben rein körperlich, andererseits eben eine fast rein geistige Angelegenheit. Und insofern Arbeit eben als das Wesentliche, das in die Reproduktion der Verhältnisse eingehende, systematisch sich vorantreibende, in der Moderne ja wesentlich Männersache ist, gehen eben auch diese beiden Bestimmungen sozusagen in die Männlichkeit ein. Einerseits eben diese Zeugungskraftvorstellung, wie die vom Geschlechtsakt quasi direkt auf die auf den Arbeitsvollzug übertragen wird. Die Fähigkeit also, Neues aus Nichts zu schaffen, wo die Materie nur der Behälter ist, wo der Geist dann eben seinen Funken zugibt, die Form. Und andererseits eben Männlichkeit gerade als das Antigeistige, das Kraftgeprotze des starken Arms, der sich als Mann gerade wegen seiner naturhaften Kraftüberlegenheit wähnt. Das ist natürlich, und das kehrt ja auch immer wieder in allen möglichen Männlichkeitskonzeptionen, einfach ein unversöhnbarer Widerspruch. Einerseits soll der Mann irgendwie gerade dieses nicht-körperliche, nicht-geschlechtliche Allgemeine sein, also der grau in grau rumläuft und wie auch immer und Geist und Denken und sowas monopolisiert. Und andererseits ist er eben Mann, weil er ganz Körper ist und weil er einen Schwanz hat und weil Mann sein heißt eben, man kann nicht anders als und ich will nicht, aber geht ja halt nicht anders. Also genau dieses Zelebrieren eigentlich von nicht geistig sein, von Naturwesen sein. Dieser Widerspruch, diese Doppeldeutigkeit ist in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich immer relativ notdürftig dann auf das andere Geschlecht, was dann das eigentliche Geschlecht sein soll, übertragen worden, als das Geschlecht, was sozusagen seine Geschlechtlichkeit anders als der abstrakte Mann vor sich herträgt, zur Schau stellt und immer schon als das Doppeldeutige begriffen worden ist. Also die Frau, die versteht man als Mann einfach nicht, weil das so amorph, so formlos, was auch immer ist, was es da eben diese ganzen Mythen gibt, wie die Frauen ja immer so emotional funktionieren und überhaupt nicht geistig so ganz fassbar. Wo sich dann aber genau dieser Widerspruch nochmal wiederholt, also einerseits soll die Frau natürlich das Naturwesen sein, was irgendwie naturnäher ist, also in den ganzen Mythen, die dann ja auch von Teilen der Frauenbewegung wieder positiv übernommen worden sind, irgendwie näher an der Sinnlichkeit, an der Mutter Erde, was auch immer. Und andererseits soll die Frau ja gerade, steht die Frau als mythisches Bild für den Tand, den Glitter, den oberflächlichen Schein, die Künstlichkeit, die Artificialität, also Schminken, Maskeradie, nicht durchschaubar sein, auch die Tugendhafte, die Tugend zu verkörpern. Und dieses Schwanken zeigt sich auch ganz gut zum Beispiel darin, dass eigentlich die Vorstellung, dass Frauen irgendwie, ich glaube, 9-mal stärkeres sexuelles Bedürfnis haben als Männer, ziemlich lange, ziemlich gut koexistieren konnten mit diesem viktorianischen Bild, dass Frauen eigentlich Sex überhaupt nicht mögen und man sie dazu mehr oder minder überreden muss. Also von sich aus ein überhaupt nicht begehrendes Wesen sind. Das geht eben ganz hervorragend nebeneinander, weil sagen, dieser konstitutive Widerspruch im Subjekt genau auf dieses andere Geschlecht, was dann die Geschlechtlichkeit mit seinen Widersprüchen zu verkörpern hat, abgeladen wird. Aber das ist natürlich an sich immer eine prekäre Konstruktion und keine stabile. Und insofern eben die Subjektform immer auch als abstrakt allgemeine ist offen für alle ist, offen für alle sein muss, weil das Kapital sich eben keine Arbeitskraft entgehen lassen kann, der Staat keine Staatsbürger, Bürgerin, bloß wegen diesem geschlechtlichen Akzidenz, kann diese Konstruktion spätestens dann sich nicht mehr halten, wenn eben wirklich diese Aufteilung von Bilder auf die Geschlechter an Substanz verlieren, weil einerseits eben Frauen vermehrt in die Arbeitswelt dringen, sich da genau dieses Verhältnis zur wahren Arbeitskraft auch in ihrem Körper reproduzieren müssen, auch in sich reproduzieren müssen. Andererseits, und das ist, glaube ich, ziemlich entscheidend, weil Arbeit als eine konstitutive Identitätsquelle für Männer sich selber in den letzten 20, 30, 40 Jahren ja auffallend gewandelt hat. Nämlich das, was Stichwort dritte industrielle Revolution und Dienstleistungsgesellschaft und sowas alles heißt, mitschwingt, hat ja sozusagen vom Imago einerseits eine Verweiblichung von Arbeit mit sich gebracht, das heißt, wichtig in der Arbeit ist nicht einfach mehr die männliche Kraft und Stärke, sondern die Teamfähigkeit, die Emotionalität, das Eingehen können auf Bedürfnisse und eben nicht nur in den typischen Dienstleistungsberufen, sondern eben auch was weiß ich, selbst in der Autoindustrie oder sowas, muss der halt irgendwie wirklich mitfühlend sein, auf andere eingehen können, all diese prototypisch weiblichen Eigenschaften und andererseits eben, dass dieses Muskelmerkmal, also das, worin der Körper dann wirklich spürbar wird, zunehmend rausgekürzt wird aus der Arbeit. Richtige, schweißtreibende körperliche Arbeit findet man in den Metropolen ja hauptsächlich nur noch als museales Relikt, was so mit vielen Subventionen am Laufen gehalten wird. Also Kohleabbau oder sowas wird es ja gar nicht mehr in Europa geben, wenn man da nicht tierisch was reinpumpen würde an Subventionen. Und andererseits, wo es das noch gibt, in der Peripherie, in den Sweatshops, ist es ja etwas, was gerade verleugnet wird, abgeschottet. Und diese schöpferische Potenz, dieses andere Identitätsmerkmal, das ist wiederum gerade mit dieser Virtualisierung von Arbeit natürlich gänzlich ins Kapital eingegangen. Das heißt, das ist das, was, wo man staunend drauf guckt, was die alles können. Das heißt, die Subjekte, insbesondere die männlichen, gehen gerade damit ihrer wichtigsten Identitätsstützen, also wo man sich zeigen lässt, warum bin ich überhaupt Mann und nicht Frau, verlustig. Und das, was ihnen übrig bleibt, nämlich ihre Körper, der Teil ihres Körpers, ihre Leiblichkeit, die nicht mehr gebraucht wird im Produktionsprozess, mit dem können sie auch, weil das Kapital damit nichts mehr anfangen kann, selber nichts mehr anfangen. Wenn sie ihren Körper spüren, dann nicht mehr eben in einem stolzen Sinne, wozu ja sogar irgendwie also der perverse Stolz des Bergmanns auf seine Staublunge mal gehört hat, so, da zeigt sich, dass ich wirklich was getan habe, sondern wenn der Körper muckt, dann ist es eben eine Anomalie, die nicht vorkommen sollte, die darauf verweist, dass etwas falsch ist, eine Störung vorliegt, dass man etwas falsch mit seinem Leben gemacht hat. Das heißt, der Körper, den gibt es natürlich immer noch als ein Mangelnder, als ein Muckender, als ein Begehrender, aber genau das ist das Horrorbild. So, der zeigt immer, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich nicht auf dem richtigen Pfad bin. Und das gilt natürlich wiederum genauso für die Frauen, insofern sie eben auch in diese abstrakt allgemeine Subjektposition substanziell eingehen. Wer aber nichts mit dem eigenen Körper so recht mehr anfangen kann, der wird erst recht nicht mit anderen Körpern etwas anfangen können. Und die Form, in der sich die Körper miteinander treffen, also üblicherweise immer noch in einem Rahmen der Geschlechterdifferenz, die eben zunehmend phantasmatisch, willkürlich, substanzlos wird, die reicht eben nicht mehr dazu, um diese rechte und schlechte Sicherheit der Identität, des Wissens, wer ich bin, noch zu sichern. Was also mal als Angebot so, du bist Mann, weil die Frauen sind die Frauen und das hat sozusagen noch eine wie auch immer willkürlich gestiftete, aber empirische Grundlage, woran du das ablesen kannst, verflüchtigt sich zunehmend und aus diesem typischen Spiel von Anziehung und Abstoßung, dieser Doppeldeutigkeit, also einerseits sind Frauen für den Mann immer der Grund, zur Arbeit zu gehen und das Geld nach Hause zu bringen und die Frau dann auch ausstaffieren und konsumieren lassen, weil man das als Mann natürlich nicht selber kann, Dinge genießen. Und andererseits die Frau und ihren Hort des Heims wieder zu fliehen, weil man da als Mann ja selber zerfließt und irgendwie doch das gut hier mit den Jungs mal unterwegs sein muss und so. Diese Konstellation lässt sich eigentlich so nicht mehr aufrechterhalten. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht trotzdem aufrechterhalten wird, kontrafaktisch. Aber dann eben immer unter dem Preis, dass irgendwie wirklich die Willkür da drin komplett sichtbar wird. Und vielleicht ist das letzte Moment von dem, was am herkömmlichen, eigentlich von der Antike bis heute überkommenen Geschlechterverhältnis noch bleibt, dieses Willkürmoment, also geschlechtliche Neutren, die keine Autos mehr reparieren können und auch den Frauen keine Tür mehr aufhalten, aber Männer sein wollen oder umgekehrt, die unhöflich sind und keine Blumen mehr verschenken und keine Pralinen und deshalb denken, sie sind auch kein Mann mehr. Also das ist die postmoderne Version. Tatsächlich ist, glaube ich, postmoderne Poststrukturalismus mit dieser ganzen Auflösung von Körper in Diskurs und diese ganze Judith Butler-Theorie, Körper gibt es gar nicht, das ist nur ein Konstrukt, was auch immer das sein soll, ich habe das nie genau verstanden. Genauso ein Symptom davon, von dieser Furcht vor dem eigenen Körper oder der Weigerung, sich mit seinem Körper noch zu identifizieren, das Nichtwissen, was man mit seinem Körper eigentlich anfangen soll, wie sozusagen auf der umgekehrten politischen Skala die Gehirnforschung, die ja im Prinzip auch den Körper, da spezifisch das Gehirn, Willen, Begehren und Bewusstsein auflöst in irgendwelche komischen Informationsdiskurse, die da aber nicht von der Sprache ausgehen, sondern von den Synapsen und so, was sich da alles abschickt. Und wo man dann auch sagt, ich denke nicht, sondern mein Gehirn denkt. Also Gehirnforschung, Postmoderne, beides Weigerung, sich mit seinem Körper zu identifizieren. Das hat natürlich eben Gründe, das ist nicht irgendwie einfach eine Idiotie oder so. Dieser störende, der Körper macht eben Angst, weil er, wie ich schon versucht habe zu sagen, weil er als Störender eben einsteht für Ohnmacht und Scheitern. Wenn der Körper sich muckt, habe ich etwas nicht unter Kontrolle. Nicht verwertbare Leidenschaften, die sich zeigen, bedrohen immer mein Normalitätsarrangement und müssen daher quasi schon automatisch als Ordnungswidrigkeit wahrgenommen werden. Das, was dann auch tatsächlich durchexerziert wird in diesen ganzen Formen, irgendwie wirklich überschüssige Leidenschaften auszutreiben. Also kein Rauchen mehr und weil das bringt doch gar nichts und so, was soll denn, du hast doch davon nichts vom Rauchen und stimmt ja auch, aber gerade deshalb ist das so ein schöner Prüfstein dafür, wie viel überflüssige Leidenschaft eigentlich noch zugelassen wird. Und das gilt natürlich auch für Sexualität. Sexualität ist eben wunderbar, solange sie anzeigt, alles unter Kontrolle zu haben. Also ich habe meinen Beziehungspartner, ich habe irgendwie, ich habe regelmäßigen Geschlechtsverkehr, das ist auch gut und das ist gesund und das sagen auch die Krankenkassen und sowas. Und es trägt wirklich zum Workout bei oder keine Ahnung, aber wenn er wirklich anfängt zu begehren, irgendwie exzessiv irgendwas zu wollen, dann wird das eben zum Problem. Weil das zeigt, dass irgendwas, dass ich nicht genug bisher auf meinen Körper gehört habe, dass ich vielleicht nicht den richtigen Partner habe, dass ich irgendwas ganz falsch gemacht habe in meinem Leben. Und deshalb gibt es eben diese Versuche, Leidenschaften zu kanalisieren, und zwar entweder in dieser starren Identitätsform, also ihnen einen Sinn zuzuweisen, so eben, ich bin der ich bin, weil ich irgendwie schon immer ein Schwuler war oder weil ich schon immer eine Hete war oder was auch immer, um sozusagen daran vielleicht mal zu bebildern, wie irgendwie dieses scheinbar Liberale, jeder kann sagen, also die schwule Identität ist quasi zugelassen, ist auch Werbeträger, gibt auch in Buchhandlungen immer dann die Schwulenabteilung und Sexualfeindschaft zusammengehen ist, es gibt genug Studien, die zeigen, dass die tatsächliche, das was man heute homosexuelle Interaktion nennen würde, nämlich irgendwie gerade unter Heranwachsenden gemeinsames Onanieren oder auch irgendwie den anderen Jungen onanieren und so, seit den 50er, 60er Jahren extrem zurückgenommen hat. Also wenn irgendwie, ich glaube, es waren so 20%, die in den 60ern gesagt haben, dass sie sowas durchaus kannten, also dieses irgendwo gemeinsam sich zurückziehen und komische Spielchen machen, und das ist heute auf irgendwie 2% oder so gesunken von Leuten, die sagen, ja, sowas habe ich mal mitgemacht. Einfach deswegen, weil natürlich in den 60er Jahren das klar war, ich bin ja kein Schwuler. Und das war sozusagen überhaupt keine formulierbare Position und deshalb konnte man auch alle möglichen homosexuellen Sachen machen mit anderen Männern, weil das ja nicht galt. Das war ja sowieso undenkbar. Während heute, wo das eine Option ist, muss ich mich der aber auch mit Haut und Haaren verschreiben. Also wenn ich es mache, dann heißt das eben auch, ich bin ein Schwuler. So, und das ist natürlich heute immer noch keine besonders angenehme Sache. Die andere Form ist eben genau diese Banalisierung, wie ich sie benannt hatte, mit dem, das ist fast so schön wie Skifahren und das ist irgendwie was, was man wirklich in einem störungsfreien Alltag sehr wohl zu integrieren hat, was in einer gut gehenden Partnerschaft sein muss, aber wo man ganz viele Regeln drumherum aufbauen muss und machen kann, damit das nicht außer Kontrolle gerät. Und das lässt sich dann aber auch wunderbar irgendwie als ein Aushandelsprozess, die sogenannte Verhandlungsmoral, durchziehen. Ich mache das nur mal kurz, weil es da so ein schönes schönen Beispiel dafür gibt. Manche werden das schon kennen, das ist relativ berühmt, in einem kleinen, als liberal geltenden College in Ohio hat die Studierendenversammlung, die Vollversammlung der Studentinnen für beide Geschlechter und alle sexuellen Orientierungen einen Katalog sexueller Korrektheit, Regeln fürs Flirten, Küssen, Streicheln, Schmusen und Beischlafen aufgestellt. Das Prinzip ist einfach, explizite Fragen und explizite verbale Zustimmung für jede neue Ebene des sexuellen Kontaktes, also eine klare Frage und ein klares Ja zum Kuss, zur Körperberührung bei jeder erogenen Zone, zu jeder Form der Stimulation sind Voraussetzungen gemeinsamer Sexualität. Die Universitätsverwaltung musste das Reglement in ihre Verfassung aufnehmen und ihren Sanktionskatalog für die Relegation von Studierenden der neuen Moral anpassen. Und auch wenn das natürlich ein sehr extremes Bild ist, aber genau diese Vorstellung von Sexualität ist ganz nett, wenn quasi das alles irgendwie seinen verhandelbaren Weg geht. Wenn ich zu jeder Sache Ja oder Nein sage und dann klappt das, dann sind keine Missverständnisse mehr möglich und keine doppeldeutigen Situationen und nicht mehr dieses Ineinander von Schönheit und Gefahr oder was auch immer, also nicht mehr dieses Ausgeliefertsein-Gefühl. Das steckt da drin und so viel Richtiges da ja auch dran ist, weil ausgeliefert sein eben für Frauen insbesondere natürlich tatsächlich etwas sehr Bedrohliches haben kann. So sehr ist natürlich genau dieses Sicherheitsbedürfnis, was da drin steckt, etwas sehr Bemerkenswertes, weil es eben die Beherrschbarkeit von etwas suggeriert, was einmal davon gelebt hat, gerade das Begehren eben nicht komplett durchregelbar und beherrschbar ist. Diese beiden Formen sind eben, denke ich, Formen, wo Sexualfeindlichkeit in der Sexualität selber, in die Sexualität selber eingeht und qua Sexualität praktiziert wird. Das ist nicht neu, sondern eine bestimmte Modernisierung. Diese Angst, dass Begehren auch ja immer etwas Unkontrollierbares hat, und zwar, sagen wir mal, ganz deutlich natürlich bei Erektionen bzw. Feuchtwerden, das ist etwas, was nicht der Willkür untersteht. Und bei Augustinus heißt das, im Paradies konnten die Menschen eine Erektion auf Kommando haben, aber das ist eben durch den Sündenfall leider verloren gegangen. Und das ist eben dadurch immer ein sehr deutliches Gefühl, meinen Körper nicht unter Kontrolle zu haben, und auch immer etwas Unheimliches. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich irgendwie versuche? Wer macht denn da eigentlich in mir Erregung? Wem spiele ich zum Beispiel meine Filme vor? Oder wodurch reagiert eigentlich der Körper auf was da? Also genau eine sehr starke Heteronomie-Erfahrung, eine Erfahrung von dem Körper sich auch ein Stück weit ausliefern. Das ist historisch für beide Geschlechter natürlich immer schon auch eine erschreckende Vorstellung gewesen. Für die Männer gab es immer dann die Möglichkeit, quasi gerade in der typisch männlichen Form von Sexualität diesen Kontrollverlust zu vermeiden und sozusagen in Kontrolle einmünden zu lassen. Ganz klassisch in den Wham-Bam-Thank-You-Ma'am-Sex, also so 5 Minuten und dann ist gut und dann ist man auch wieder runter von dem Frauenkörper und unter der Dusche und hat dann sozusagen diese Spannung abgeleitet und das Objekt unterworfen und stillgestellt. Das ist also eben diese klassische Form, wie männliche Sexualangst sich durch Sexualität durchagieren kann. Diese neueren, modernisierteren Formen, eben entweder der mystischen Aufladung oder eben dem Phantasma der Regelbarkeit, sind sozusagen etwas sanftere Formen davon, welche, die auch beiden Geschlechtern offen stehen, aber die sozusagen dieses bedrohliche, heteronome, sich ausliefernde, also das schwach sich zeigen dürfen, noch sehr viel umfassender ausschaltet und Sexualität noch sehr viel als quasi entsexualisierte, stromlinienförmige, reibungslos integrieren kann. Und jetzt gucke ich mal eben so. Ich mache das mal an 2, 3 Beispielen, um das sozusagen ein bisschen zu unterfüttern, aus der spezifischen deutschen Sexualgeschichte deutlich. Im Nationalsozialismus, ich reiße, es gibt ja, glaube ich, auch noch eine Veranstaltung hier, die genau nochmal Nationalsozialismus und Sexualität gewidmet ist. Also ich mache da nur ein paar Stichworte, die jetzt notwendig sind, um sozusagen die postfaschistische Sexualisierung nachvollziehbar zu machen. Nationalsozialismus wird ja häufig als ein rigides System von Sexual- und Frauenunterdrückung begriffen, was es in bestimmter Weise auch gewesen ist, was es auf eine andere Art eben gar nicht war. Der nationalsozialistische Staat hat ziemlich im Gegensatz zu alten konservativen Vorstellungen von dem, was sich schickt und was nicht, Fortpflanzung, Sexualität überhaupt ja ziemlich zu einer Staatssache gemacht. Ziemlich berühmt, also natürlich am deutlichsten in der negativen Zuchtwahl, in Eugenik und sowas, also der Abtreibung der falschen Leibesfrucht, aber eben auch in einer Form von positiven Zuchtwahl, das heißt eine Ermutigung zum Kinderkriegen, zum sich fortpflanzen und wofür zum Beispiel sowas wie Ehe durchaus zweitrangig war. Es gab ja die Vorstellung davon, die SS hat so davon geträumt, dass es später nach dem Endsieg auch die Friedel-Ehe geben wird, also die alte germanische Zweitfrau wieder eingeführt. Und die Wehrmacht hat sich sehr darum gesorgt, dass ihre Soldaten regelmäßig ins Bordell gehen, damit sie nicht irgendwie zu viel Trieb aufstauen und auch Vorstellungen, also Körperkult kannten die Nazis ja auch ziemlich viel. Man kennt ja diese Arno Breker-Statuen, die nackten, die bäuerlichen Frauen mit ihren harten, fülligen Leibern. Und ich lese einfach mal 2 Zitate vor, um sozusagen diese schwüle nationalsozialistische, sexualfeindliche Sexualität zu charakterisieren. Das ist einmal Hitler, der sagt: Würde nicht die körperliche Schönheit heute vollkommen in den Hintergrund gedrängt durch unser laffiges Modewesen, wäre die Verführung von Hunderttausenden von Mädchen durch krummbeinige, widerwärtige Judenbankerte gar nicht möglich. Und dann, 2. Zitat, das Schwarze Korps, also die Zeitung der SS, schreibt unter so ein paar Nacktfotos von Frauen: für echte und edle Nacktheit. Wir müssen um das Offene und Ehrliche kämpfen, weil es immer das Richtige ist. Und ist es richtig, so ist es sicher gesund. Und ist es gesund, dann kommt es mit tödlicher Sicherheit aus dem Natürlichen. Darum müssen wir auch um die echte und somit edle Nacktheit für alle natürlichen Gegebenheiten kämpfen. Und da ist, glaube ich, das Stichwort drin, wie genau diese Sexualunterdrückung und Nacktkult und Schamlosigkeit zusammengehen. Also genau in diesem Bild von offen und ehrlich und mit tödlicher Sicherheit gesund. Worauf der Nationalsozialismus eben alles Ressentiment legte, war eben wirklich die verführerische, scheinhafte Oberfläche, hinter der eben widerwärtige Judenbankerte lauern konnten. Also der Tand, der Glitter, der käufliche Duft, die unbeständige Mode, genau das Warenförmige, von dem man ja weiß, dass die Ware irgendwie ständig wandern kann, ohne je einen Besitzer zu haben. Wogegen man irgendwie genau diesen Zwang zur Veröffentlichung, zum hinter die Verschleierung schauen, bis hin eben wirklich zur Entkleidung der nackten, natürlichen und gerade darum aber eben keinerlei Mangel, keinerlei Begehren, sondern nur irgendwie harte, stahlharte Oberfläche präsentierende Körper zeigte. Dieses Vordringen in die Intimsphäre, diese Veröffentlichung noch des Geheimsten, des Flüchtigsten und so weiter, das Stillstellen gegen Maskeradie, gegen Schauspielerei, gegen Flirten und Verführung, also gegen Lassivität, Erotik, Schönheit letztendlich. Das ist auch das, was eigentlich das nationalsozialistische Frauenbild überhaupt geprägt hat. Also einerseits auch hier wieder eine rigide Zweiteilung der Geschlechter, Männer, Politik, Krieg, Frauen, Heim, aber eben das Heim nicht mehr irgendwie als Privatangelegenheit, sondern als gleichberechtigtes Mitglied der Volksgemeinschaft, die ihren Mann eben am Wochenbett steht, in der Schlacht am Wochenbett. Das heißt, wenn Frauen irgendwie gerade als die sich schminkenden Wesen, als die Flüchtigen und so weiter, genau diese Bilder von Weiblichkeit verfolgt worden sind, dann ist zugleich die Frau, die sich selber zum Mitglied des Volkskörpers macht, als gleichberechtigt angenommen. Was letztendlich dieses nationalsozialistische Angebot war im Sexuellen, und zwar an eben beide Geschlechter jeweils spezifisch angesprochen, war Lust daran, eben den Trieb zu bekämpfen, oder das Triebhafte, das Sexuelle, insofern es eben dieses jüdisch-feminine ist, also dieses Bild vom feminisierten Juden, dem feindliedrigen Verführer, der spielt, täuscht und so weiter und damit die Frauen ins Bett lockt, der Hass auf die täuschende Schönheit, hinter der sich dann irgendwie die Gefahr, die Syphilis, was auch immer verbirgt, die Schminke, dass die Lust, also das zu bekämpfen und im Volkskörper aufzugehen und dort sich dann auch natürlich und gesund fortzupflanzen, egal ob in Ehe oder nicht, sein als Herr dann selber die alten moralischen Grenzen zu überschreiten. Es ist also ein Angebot, beide Geschlechter durch die Fairness des Triebs, die Dschungel des Sexuellen sicher zu führen, wenn sie nur sich an die Hand nehmen lassen, unterwerfen und dann selber eben zu diesen Herren avancieren dürfen. Vielleicht noch ein Wort, also Willkür steckt da natürlich immer drin, weil es sozusagen nie ganz klar war, was darf ich nicht. Viele Kinder zur Welt bringen, einerseits gut, weil braucht die Volksgemeinschaft, andererseits könnte ich auch asozial sein. ein Mann irgendwie begehren, schlecht, fällt unter 100, also ist man 175er, also Schwuler, aber Adolf Hitler begehren als Mann, irgendwie davon irgendwie schreiben, wie sehr es einem ans Herz gegangen ist, dass der Führer einen angeblickt hat. Das ist wiederum gut. Und in den Leni-Riefenstahl-Filmen sieht man eben auch wirklich, wie die ganze Masse, und zwar Männer wie Frauen, unglaublich sexualisiert sind als Groupies des Führers. Die, so, es gibt die Szene, wie sie dann alle die Fenster aufstoßen in Nürnberg, wenn der Führer vorbeifährt und wirklich irgendwie, also im Sinne von sich öffnen, sich darbieten. Also eine sehr merkwürdige Form von einerseits eben ganz rigiden Geschlechterrollen und andererseits ein totales Genderbending, wo Männer eben sich wie Frauen benehmen dürfen und den Führer anbeten, wo die Frauen wiederum, wenn sie auf Weiblichkeit verzichten und lieber so wie die SS-Anwärterin die Peitsche in die Hand nehmen, selber zu Phallusträgern avancieren können. Und genau dieses Bild von Nationalsozialismus als Exzess ist dann, und das ist eigentlich für diese Geschichte der deutschen und wahrscheinlich auch deutsch-österreichischen Sexualnormen wichtig, genau dieses Bild vom Nationalsozialismus als einen großen sexuellen Exzess, den man jetzt abwehren muss. Das ist das, womit der Postfaschismus sozusagen auf libidinöser Ebene seine Subjekte hat versucht zu ködern. Das ging zunächst auch erstmal wieder, also genau diese Konstellation aus die richtige Sexualität, also die Sexualität in die richtigen Bahnen leiten und weg von diesem nationalsozialistischen, faschistischen Exzess, ging erstmal auf Kosten wiederum der Frauen oder eben der aktiv Begehrenden als Frauenbegehrenden Deutschen. Einerseits eben genau in diesem Bild, was ja ein Mythos ist, der, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren noch stärker war als heute, aber sich eigentlich bis heute gehalten hat, dass es die Frauen waren, die Hitler an die Macht gebracht haben. Weil die Frauen eben dem Führer zugejubelt haben, ihm eigentlich verfallen sind. Hitler als der große Womanizer, dem also wie eigentlich hier noch der, wie heißt der denn noch, dieser Film mit Bruno Ganz als Führer, die letzten 100 Tage im Bunker, genau. Also unglaublich davon lebt, von den Magda Goebbels, die hinschmelzt zu Hitlers Füßen und so. Also genau das, was eben beide Geschlechter tatsächlich getan haben in der Masse, eben dieses groupiehafte Begehren, wird sozusagen wieder klassisch den Frauen zugeschrieben. Und versinnbildlicht fand man das eben, dieses Verhalten in den Ami-Huren. Wenn man heute zurückdenkt an so die ersten, also Kriegsende und die ersten Jahre danach und so sich vorstellt, also was ist das wichtigste sexualpolitische Thema, hat man natürlich immer das Bild, die Vergewaltigung im Osten, also durch die Russen. Aber nach allen möglichen Zeitzeugenberichten ist es tatsächlich in den Jahren, in den späten 40ern, frühen 50er Jahren, das absolut wichtigste Thema gewesen, die Ami-Huren. Also nämlich gerade nicht die armen Opfer, sondern die Frauen, die sich den Besatzern, also den neuen Herren, irgendwie hemmungslos in die Arme werfen, dabei eben wieder jede Schranke überschreiten, also jede ethnische Schranke, weil natürlich ist das Bild der US-Soldaten als Schwarzen da ganz wichtig und andererseits auch jede Klassenschranke überschreiten, weil entweder waren es proletarische Frauen, die sich dann, wenn sie tatsächlich, also wenn sie Freundin von einem GI waren, sich Sachen leisten konnte oder Sachen hatte, die die anderen nicht hatten, oder wenn es eine gut bürgerliche Frau war, dann war es eigentlich noch schlimmer, weil dann hat sie sich herabgelassen, zu fraternisieren mit den Besatzern und sich zu prostituieren und das auch noch zu genießen. Das korrespondiert natürlich mit einer unglaublichen Kastrationsangst der Kriegsverlierer. Also die Vorstellung, die GIs kriegen jetzt unsere Frauen, weil die irgendwie die Starken, die Sieger sind und wir sind halt irgendwie die Verlierer, wir sind ja, impotent gemacht worden, wir sind nicht mehr gut genug. Und ich lese einfach mal, weil es so toll ist, ein Gedicht vor, was ein heimkehrender Lanzer geschrieben hat. Das geht so. Zu Tode erschöpft, nach langen Wochen, kommen die Lanzer nach Hause gekrochen. In Freuden lebt die deutsche Frau, aber auf schlimmste Art, wir wissen's genau. In Paaren und Einzeln sieht man sie gehen, Verlangen vor Türen und Häusern stehen. Ein lockendes Lächeln im kecken Gesicht, ihr deutschen Frauen, schämt ihr euch nicht. Die deutschen Soldaten ohne Arm, ohne Bein, die können euch jetzt wohl gleichgültig sein. Denen fehlt es freilich an Kaffee und Butter, aber die Fremden haben alles und dazu noch Zucker. Und bringt einer noch Schokolade herbei, dann ist die Hautfarbe auch einerlei. 5 Jahre brauchten sie, um uns zu besiegen. Euch können sie jedoch in 5 Minuten kriegen. Ihr zerrt und ihr wisst es genau in den Schmutz die Ehre der deutschen Frau. Und es gibt wirklich eine ganze Menge solcher, also so schön wie in diesem Gedicht, das ist glaube ich nirgends, aber eine ganze Menge solcher Schilderungen, die genau darauf abheben, wie es ohne Arm, ohne Bein, also dieses körperliche Verstümmelungsgefühl, was glaube ich schwer irgendwie nicht psychoanalytisch zu deuten ist. Und allerdings auch ein interessantes Detail, also dieses 5 Jahre brauchten sie, um uns zu besiegen, euch können sie jedoch in 5 Minuten kriegen, war angeblich wohl eine stehende Redewendung, weil 5 Minuten ist genau eine Zigarettenlänge. Und das ist sozusagen genau das Bild, wie ein phallischer Gegenstand den Besitzer wechselt und sich die Frau den eben einverleibt. Also dieses Bild mit Zigaretten gefügig machen, sehr wichtig. Aber es setzt ja trotzdem noch eine Identität, nämlich uns brauchten sie zwar 5 Jahre, aber im Prinzip sind wir genauso besiegt wie ihr. So, also genauso feminisiert. Und dieses Bild von den Ami-Huren, wo natürlich ganz viel Rassenschande noch drinsteckt und eine unglaubliche Hysterie, was tut man jetzt eigentlich mit den Negermischlingen, den 3000, die daraus entstanden sind, das hat halt genau diese Vorstellung von Frauen in ihrer exzessiven, triebhaften, begehrenden Art unterwerfen sich eigentlich irgendwie jedem Herren. Erst Hitler und dann den Ami-Männern. Und jetzt kann das vielleicht nachher noch gewünscht, das noch irgendwie ein paar Zitate aus Erzählungen, die wirklich genauso funktionieren. Erst jubelt sie Hitler zu und dann kommt der große GI mit der großen Panzerfaust und dann betet sie den an und so, damit ist irgendwie alles klar. Und es steckt also genau dieses Ressentiment gegen aktives Begehren von Seiten der Frauen, aber auch gegen Glitter, gegen Materialismus, gegen genau das, was also jetzt als American Way of Life galt und vorher eben mit dem Judentum assoziiert war, aber eben als Mittel, um sozusagen die Ordnung wiederherzustellen für das, wie es früher war, nämlich noch vor 33, als die Geschlechterrollen noch in Ordnung waren und man sein kleines Glück im Winkel hatte. Das verschiebe ich auch später nochmal, die Unschuld. Und erst nach und nach hat dann eben tatsächlich an die Stelle dieser Ami-Huren das Bild der vergewaltigten Frauen sich geschoben, also der Opfer von, der unschuldigen Opfer von sexueller Gewalt eines rasenden Siegers, wo niemand was für konnte, was dann eben auch ein Bild ist, was genauso letztendlich in ganz vielen Redewendungen auf den Nationalsozialismus wieder selber übertragen worden ist. Also das berühmte Hitler, der große Verführer. Und ja, jedes Volk hätte sich ja verführen lassen und wir wollten ja nicht, aber wir mussten und also was ja genauso Formulierungen sind von, die eben so Vergewaltigung nahelegen. Und es gibt, darauf hat Georg Seslin mal hingewiesen, ein irres Moment in ganz vielen Schauspielerinnenbiografien aus Ufa, also von Ufa-Schauspielerinnen ist, dass jede von diesen Schauspielerinnen, Christina Söderbaum und Co., alle in ihrer Biografie irgendwo die Erzählpassage drin haben, wie entweder Hitler oder Goebbels war noch besser, weil er ist ja noch abstoßender, ihm nachgestellt ist, aber sie dessen Avancen sozusagen also fast unter KZ-Gefahr abgewehrt haben und rein geblieben sind. Und genau diese Vorstellung von rein geblieben sein, von unschuldig geblieben sein, von außen überwältigt, das ist sozusagen das, was dann von dieser Sexualisierung des Nationalsozialismus als Herr über die Lüste irgendwie übrig geblieben ist. Die Frauen hieß das dann nur nebenbei noch quasi auch wieder auf ihren angestammten Platz verweisen, aber eben wieder in diesem Sinne von eben nicht weibisch, also nicht verschwenderisch und exzessiv sein, auch nicht DDR emanzipiert, das war in den 50er Jahren sozusagen das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. So diese Zwangsemanzipation wie die in der DDR, sondern an ihrem Platz ihre Aufgabe, die wichtig war fürs große Ganze, weiter zu erfüllen. Bloß, dass diese Aufgabe des großen Ganzen jetzt eben nicht mehr Soldaten fürs Vaterland produzieren hieß, sondern eben Kühlschränke fürs Vaterland kaufen, weil oder Trümmer wegräumen fürs Vaterland oder so. Aber eben diese Aufwertung weiblicher Tätigkeiten, einkaufen, auswählen, Produkte für den Haushalt besorgen, als wirklich nicht Privatangelegenheit, sondern ganz wichtig für die Nation. Also von der Schlacht am Wochenbett zur Schlacht am Sommerschlussverkauftisch. Diese Form wieder, was natürlich, also natürlich auch weiterhin beinhaltete, dass Frauen eben nicht im Sinne dieser klassischen Frauenrolle sexy sein sollten, nicht das Begehren verkörpern sollten, sondern ziemlich im Gegenteil, also wenn man Fotos aus den 50er Jahren sieht, ob von Staatsmännern und ihren Ehefrauen bis zu Familienfotos, ist ja einfach immer ganz bemerkenswert, dass wie unerotisch diese Paare rüberkommen und dass es tatsächlich weiterhin, also genau dieses Bild, eine gute deutsche Frau schminkt sich nicht, erhalten bleibt, ist nicht verschwenderisch, ist nicht exzessiv, aber eben diesmal eben im gerade im Zeichen von Normalisierung, Wiederherstellung der alten Rollen oder Reproduktion eines faschistischen Glücks im Winkel. Dieses traute Paar der 50er Jahre ist natürlich dann keine Wiederkehr zu den alten Rollen. Es ist ja eben ein ganz substanzloses Paar. Also die Frauen sind sozusagen um die Insignien der Weiblichkeit gebracht. Die Männer sind ja aber auch immer noch die Kriegsverlierer, die nichts zu sagen haben, die sich nicht mucken, sind also quasi immer noch die Impotenten, aber können sich eben zu Hause dann wieder als die Hausherrin aufspielen, was dann natürlich notwendig tyrannisch wird. Und was man aus diesen Erzählungen der 50er Jahre auf jeden Fall auch immer drin hat, ist dieses stickige, erstickende, wo eigentlich alles, was irgendwie mit Lebendigkeit, Leidenschaftlichkeit und so zu tun hat, als eine Bedrohung ist und wo gerade, wenn die Menschen Kinder hatten, denen irgendwie all sowas ausgetrieben werden mussten durch exzessive Schläge, aber vor allen Dingen Mädchen eben auch wirklich eine Bedrohung darstellten, weil Weiblichkeit sozusagen Unheil anzog. Und deshalb mussten diese Mädchen wirklich unter die Glasglocke und bloß nicht rausgelassen werden. Beide Geschlechter, also einerseits irgendwie scheinbar wieder stabilisiert, aber andererseits eben beide irgendwie eigentlich entgeschlechtlicht, unsexy, unerotisch, einen gemeinsamen höheren Herrn unterworfen, nämlich eben wer auch immer diesen entweder den Siegern gegenüber, denen man sich nicht muckt, später dann eben den Anforderungen von Staat und Markt, nach denen man sich richtet, aber eben keine, die irgendwas zu sagen haben. Das ist eben der Preis, wenn man dieses Phantasma von Unschuld und Reinheit hochhält, weil unschuldig und rein, das ist eben etwas, was man eigentlich mit keinem Geschlecht so richtig verbindet, sondern mit den Vorgeschlechtlichen, den Kindern. Und wie Kinder also verantwortungslos und unbehelligt und beschützt, wollten sich die Deutschen natürlich als die Kriegsverbrecher, die doch gar nichts dafür konnten und denen man doch jetzt bitte nicht mehr mit sowas kommen soll, auch fühlen. Ich mache jetzt noch zwei solche Stationen, zwei Sachen, die aus dieser Konstellation folgen, die aufgegriffen werden, dann bin ich auch zum Schluss. Die erste Konstellation ist die von 68. Die lebt eben einerseits davon, dass mit der Sexualisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit und deren Vergraben unter ganzen Kampagnen von Gegenschmutz und Schund es schon irgendwie einfach ein befreiender Akt war, von den Sachen zu reden. Und das war, hat Dagmar Herzog auch ein ganzes Buch über die Politisierung der Lust geschrieben, also wie eng das eben wirklich zusammengeht, dass nationalsozialistische Vergangenheit und Sexualität beides so Dinge waren, über die man nicht redete, wie sich die Playboy-Hefte oder die Porno-Hefte bei Fati ganz hinten in der Schublade fanden, wo dann auch die NS-Medaillen waren. Also genau beides eigentlich so einen pornografischen Aspekt hatte und wo es was sehr Befreiendes hat, darüber irgendwie zu reden, wo man dieses Verdrängte aus der Verdrängung rausholen will, was aber ja immer natürlich genau doppeldeutig ist. Also was eben auch heißt, was eben sich auch immer daher ganz leicht so äußert, wie bei, Kunzelmann, der von der falschen Schamhaftigkeit der Deutschen in Bezug auf Juden spricht und dass sie alle unter dem Judenknacks leiden und man sie davon heilen muss. Also dieses Aussprechen, was ist, das Verdrängte hervorholen, das ist natürlich, wenn das Verdrängte befreien, ist natürlich, wenn das Verdrängte zugleich der schamhaft Beschwiegene zugleich die NS-Vergangenheit und die Sexualität ist, ein ziemlich heikles Ansinnen. Und vielleicht ist diese Doppeldeutigkeit, wo die Leute sich einerseits als quasi zehren von diesem Unschuldsphantasma, selber als überhaupt nicht mehr irgendwie mit dem Nationalsozialismus verbunden, nicht irgendwie genetisch, also im Sinne nicht durch die Gene, sondern von der Genesis her, der Subjektstruktur, irgendwie damit dadurch konstituiert, sich wehen, also sozusagen souverän über diese Vergangenheit gebieten können und andererseits diese Vergangenheit sich sozusagen immer wieder in ihr auch sexuelles, sexualpolitisches Agieren einschreibt. Das, glaube ich, macht eben das Typische an dieser Sexbefreiungskampagne der 68er aus. Ich mache das mal einmal an einem Beispiel, was ich sehr beeindruckend fand, was Raimund Reiche in einem Aufsatz dokumentiert hat. Es ist so, dass Anna Freud, also die Tochter von Sigmund Freud und Sophie Dann, haben kurz nach der Befreiung irgendwie Kinder untersucht, die im KZ Theresienstadt im Alter von 3 bis 4 Jahren quasi sich selber überlassen waren, da ihre eigenen Kinderhorden aufgebaut haben und ohne Aufsicht durch Erwachsene sich irgendwie gegenseitig sozialisiert haben. Und beschreiben das eben als die Kinder waren überempfindlich, ruhelos, aggressiv, schwierig zu behandeln, zeigten verstärkten Autoegotismus, neurotische Symptome. Genau, die Kinder waren im vollsten Sinne des Wortes ohne Eltern. Das heißt, die meisten von ihnen besaßen kein unbewusstes frühes Mutter- oder Vaterbild, an das ihre frühesten libidinösen Strebungen hätten gebunden sein können. Demzufolge waren ihre Altersgenossen ihre wirklichen Liebesobjekte. So, diese Studie hat dann in 68/69 der Zentralrat der Kinderladenbewegung, Zentralrat des sozialistischen Kinderläden wieder abgedruckt, aber quasi dazu gesagt, super. So, das ist doch prima mit den, also so mit diesen kein Mutter-Vaterbild, frühe libidinöse Strebungen auf die Altersgenossen gerichtet, ist doch ganz hervorragend. Und wenn Freud und Dann das ein Problem finden, dann liegt das eben an ihren bürgerlichen, verinnerlichten Sexualtabus. Also im Prinzip sagen sie, dass diese KZ-Situation, Theresienstadt, eigentlich so ein hervorragendes Vorbild dafür ist, wie man Kinder sozialisieren sollte. Sagen dann selber, sie haben natürlich die Probleme, dass bei ihren Kindern diese frühen Mutter- und Vaterbilder natürlich schon aufgerichtet worden sind und dass man jetzt irgendwie quasi damit die in diese privilegierte Situation kommen, wie die Kinder aus dem KZ Theresienstadt, natürlich diese frühen Mutter- und Vaterbilder wieder austreiben muss. Im Prinzip heißt das eigentlich, man setzt sich da selber in so eine Rolle des Herren über die Sexualität und fängt bloß an, in dieser Rolle mit den Nazis zu konkurrieren. Wer ist jetzt der bessere Herr? Wir, die wir irgendwie mit dem Rückenwind der Geschichte loslegen, oder doch die anderen? Und genau diese komische Form von Herr sein über alles, der Verführer, der selber sozusagen technisch eingreift und die Libido-Quanten der anderen irgendwie reguliert. Das, glaube ich, steckt sowohl in diesen ganzen Kommune 1-Vorstellungen, also nicht, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment und das, also sich bloß nicht hinreißen lassen von jemand, sondern wirklich irgendwie sich drauf dressieren, keine Eifersucht mehr zu empfinden. Und es gibt ja wirklich dann ziemlich fiese Rituale da. Erst muss einer das Tier einreiten, dann steht es allen zur Verfügung, ist ein Zitat aus der. Aber auch aus den Protokollen zum Beispiel, wie sie ihren Kindern dann beschreiben, also irgendwie so, naja, ich glaube, es sind so 4- bis 6-Jährige, Grisha, du kannst doch Nassas Penis haben, du kannst auch seinen Penis streicheln. Ich sage, dass man den Penis ganz lieb streicheln müsse. Nassa, tolle Namen hatten die Kinder damals. Nassa ist jetzt einverstanden, will aber dafür Grishas Vagina streicheln. Ich sage, dass man die Vagina auch lieb streicheln müsse. Beide sind jetzt einverstanden. Also so eine ganz komische Vorstellung von, der Vater ist der, also es ist der Vater von einem der Kinder, der das beschreibt, sozusagen wirklich der technische Vermittler, der in das Geschehen selber überhaupt nicht eingeschlossen ist, anders als der eben nur in dieser Funktion des Herrn, der jetzt da die libidinösen Ströme verkoppelt. Aber sich überhaupt gar keine Vorstellung macht, dass er in dieses libidinöse Geschehen selber mit einbezogen sein könnte. Und das ist, glaube ich, und damit komme ich dann auch zum Schluss, vielleicht das, was von der sexuellen Revolution hauptsächlich geblieben ist. Genau dieses Bild des technischen Verführers, der selber über den Dingen steht, der selber sich nicht hinreißen lässt, der selber irgendwie nicht begehrt, sondern nur das Begehren anderer reguliert. Bloß, es war ja nicht jeder irgendwie Kommune 1 Popstar, bloß, dass die meisten Leute eben nicht viele andere Körper zur Verfügung hatten als ihre eigenen. Das heißt, das heutige Idealbild von dem, der irgendwie seine Leidenschaften rational unter Kontrolle hat, der nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel ist, der ordentlich Sport treibt, aber auch nicht wieder so viel, dass es zu exzessiv wird, der gerne auch mal ein Gläschen trinkt oder auch mal einen kifft, aber bloß nicht irgendwie wirklich sich dem anfängt hinzugeben. Oder eben der auch ruhig mal seine sexuellen Erfahrungen macht oder die, das ist ja alles völlig okay, und aber natürlich bloß nicht sexsüchtig oder darauf sich wirklich jetzt auf eine Person so versteift oder keine Ahnung oder ganz im Gegenteil zu wenig einbringt, zu wenig Beziehungsarbeit leistet oder wieder zu viel oder also jemand, der diese Fairnisse alle wirklich irgendwie bewältigen will, muss schon ein ziemlich guter Manager seiner selber sein. Jemand, der also ganz genau sich eben die Libido-Quanten zuteilt oder eben die Quantenkraft durch sexuelle Freude, die der Körper gerade genau braucht, ohne dass man sich eben dem, was da sich auftut an Wünschen, an unendlichen Möglichkeiten des Begehrens und so weiter, dass man da wirklich dann sich der Maßlosigkeit dessen stellen muss. Jeder also eben sein eigener Verführer. Das heißt aber natürlich auch, dass diese Souveränität immer eine erborgte ist. Also was mir gut tut, tut natürlich auch der Krankenkasse gut. Und das ist kein Widerspruch oder ein äußeres Zwangsverhältnis, sondern gerade die innere Harmonie der postfaschistischen Gesellschaft. So, jetzt habe ich hier die Stelle, die ich noch vorlesen wollte. Mal eben gucken. Entschuldigung, zu viel Zettel. Okay. Also um einen Zipfel jener Macht zu erhaschen, die einen zum Herrn über das Begehren macht, muss man eben selber das Begehren der Herrschaft auf sich ziehen, das Begehren des Ganzen repräsentieren. Die narzisstische Freude am eigenen, wunschgemäß im Fitnessstudio geformten Körper spiegelt das Wohlwollen von Seiten des Arztes und des Arbeitgebers. Vielleicht kann man an Jockel Fischers wandelndem Äußeren wirklich immer gerade ablesen, woran er gerade sein Genießen, sein Vergnügen hatte. Hartes Streetfighten, gemütliches Wohlleben oder Marathonlaufen. Und es ist immer irgendetwas, genau das, was gerade in den Zeitgeist passt. Das linke Draufgängertum, das kohlsche Aussitzen, die stahlharte New Economy. In den Augen der Herrschaft, durch die das postfaschistische Subjekt auf sich herabschaut, will es eine gute Figur machen, deren Blick gütig auf sich ruhen fühlen und drohend auf den konkurrierenden anderen, ob in der Talkshow oder vor der Überwachungskamera oder am besten beides zusammen bei Big Brother. Weil hierzulande die Dialektik des Begehrens nicht zwischen Individuen pulsiert, sondern zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen, zwischen Allmacht und Ohnmacht, hat die Ordnung der Geschlechter kaum festen Bestand. Was nach dem Krieg notdürftig geflickt worden war, löste sich dank der dabei freigesetzten Triebdynamik sogleich wieder auf, also diese Stabilisierung des Geschlechterverhältnisses, und ermöglicht stetig Neuauflagen einer vergifteten Emanzipation, wo also die Frauen genauso viel wie die Männer zum großen Ganzen beitragen dürfen. Und vielleicht ist das hervorragendste Beispiel genau dieser vergifteten Emanzipation und dieser postfaschistischen Sexualarrangements die WM 2006 in Deutschland gewesen. Der nationale Summer of Love, der ja wirklich hippie-mäßig funktioniert hat, mit Massen von Leuten, die in wallenden Gewändern rumliefen, bloß dass die wallenden Gewänder halt schwarz-rot-gold waren, die also einen perfekten Einstand von Nation und Kulturindustrie zelebriert haben, wo eben jeder gute Laune auf Befehl hatte, ohne dass diese gute Laune jetzt irgendwie falsch gewesen wäre. Sie hatten ja wirklich ihren großen Spaß und nichts als ihren Spaß. Und gerade in diesem Spektakel, diesem WM 2006 Spektakel, wo man Körpern, irgendwie schwitzenden Körpern zuguckt auf Leinwänden, gerade das lebte ja von einer Feminisierung. Feminisierung als Jungbrunnen Nation, sowohl in den Public Viewings, wo halt die Massen sich selber ansahen. Also man gab ja immer die Kameraschwenks auf die großen Public Viewing Orte in Deutschland, wo sich dann die Leute auf den Public Viewing Orten so angucken konnten. Da bin ich, also dieses Ornament der Masse. Und es wurde ja immer herausgehoben, dass da wirklich 50% Frauen bei gewesen waren. Und dass es deswegen auch so gesittet und zivilisiert und freudig und locker zugegangen war und nicht mehr dieses typische männerbündische Bier trinken, hauen. Andererseits Nationaltrainer Klinsmann, der ja auf dem Höhepunkt des Erfolges wegen der Familie zurückgetreten ist und wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, so viel Gefühle, so viel Privatleben zulassen, davon könnte sich mal ein Manager eine Scheibe abschneiden. Mit anderen Worten, durch diese Feminisierung hat überhaupt erstens die Zivilisierungsspektakel funktioniert. Wir sind ganz anders. Wir sind wirklich locker, locker, locker. Und andererseits war es erstmals wirklich die ganze Nation, die sich da sehen konnte, nicht mehr nur der halbe Teil, wie bei früheren Weltmeisterschaften der Männer. Vielleicht ist das tatsächlich der letzte mögliche Imperativ nach Auschwitz, eben nicht liebe die Nation, sondern, denn Liebe heißt eben eingedenken, sondern begehre die Nation, genieße die Nation, und Nation genießen heißt einerseits natürlich, dass alle Welt sich auch die ganze Zeit die Spieler dabei beobachten durften, wie sie jetzt zu ihren Spielerfrauen mal einen freien Abend durften und Hankes WM-Baby und Geburtenrate schießt 9 Monate später nach oben. Und andererseits natürlich immer noch, wir wie eh und je ohne den Hass auf die Spaßverderber nicht zu haben ist. Also all die Leute, die bei der Lockerheit nicht mitmachen wollen, nicht mitmachen können, die halt sechs Wochen lang irgendwie mit saure Gurkengesicht durch die Gegend laufen, die auch wirklich keinen Spaß haben und die einfach was mit ihrem Leben falsch gemacht haben müssen. Ich glaube, soweit erstmal und Keterum Kenseo, Germaniam esse delendam. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen, Kommentare, Kritik, Diskussionspunkte? Gib ihm doch ein bisschen Zeit. Zeit. Ja, Alex. Zu 68. Mhm. Oder beziehungsweise ein bisschen eine Ergänzung. Also du hast gemeint, dass sie einerseits versucht haben, mit den Nazis so ein bisschen in Konkurrenz zu treten, wer quasi jetzt die Welt besser verfügt über die Juden. Natürlich, was mir da eingefallen ist, Dagmar Herzog schreibt ja ein bisschen so, weil du dich ja auch noch bezogen hast, dass es ja auch ein bisschen das Gegenteil im Moment gab. Also ich würde sagen, dass quasi in 68 auch der Nationalsozialismus ja teilweise auch so interpretiert wird, dass er eben eine sehr sexualrepressive, und zwar sehr klassisch sexualrepressiv, also sozusagen eigentlich eher von dem Hintergrund oder von dem Bild gesehen wurde, wie die 50er und frühen 60er waren. Und sozusagen, dass daraus ja eigentlich letzten Endes dann auch Verfolgungswut, Vernichtungswut und sowas abgeleitet wurde, eben weil sich die ganzen sexuellen Triebe quasi bei denen einfach unterdrückt werden müssen und sich dann irgendwie andererseits sozusagen irgendwie anders dann halt mit Verfolgung und Vernichtung anbrechen. Und sozusagen, das ist ja dann auch aus der Argumentation heraus gesagt wurde, deswegen bringt die sexuelle Revolution per se eine bessere Gesellschaft, weil eben diese Triebe dann quasi direkt und unmittelbar ausgelebt werden können und nicht mehr so verschoben auftauchen können. Also sozusagen auch ein bisschen so in quasi Ablehnung von dessen, was man international das richtig verstanden hat, aber was vielleicht eher auch so ein bisschen die 50er getroffen hat und sozusagen am Nationalsozialismus oder auch an dieser sozusagen repressiven Insublimierung im Nationalsozialismus halt auch ein bisschen vorbeigegangen ist. Und was da insofern spannend ist, was ich da ja auch sozusagen dann auch wiederum ein Verbind letzten Endes auch davon übrig geblieben ist, dass sowohl der Nationalsozialismus als auch quasi die 50er, wie du es bezeichnet hast, repräsentiert hat und dann ja auch weite Teile, also vor allem auch der Linken und so. Also ich denke, dass eben sozusagen auch genau diese Feindschaft gegen Künstlichkeit und so da ja dann auch aufrechterhalten wurde, weil das dann in diesen ganzen Kommunen so und dann, also als sie dann halt auf dem Land gezogen sind und eben Salat gezüchtet haben und so, natürlich auch die Freikörperkultur und die sozusagen Sexualität, die ohne Schminke und sonstiges auskommt, weil das ist eigentlich auch noch so bürgerlich. Also klar ist, auf der programmatischen Ebene ist es natürlich die Vorstellung, NS war wegen Triebunterdrückung und wir müssen die Triebe befreien und dann gibt es keinen Faschismus mehr. So, das war ja sozusagen noch ein nochmal vulgarisierterer Reich, der ja schon selber so ein vulgarisierter Freudianer ist. Aber die Vorstellung. Aber was ich eben daran interessant finde, ist eben dieses einerseits unglaublich technokratische Bild, was da drin steckt, diese Vorstellung, ich bin jetzt berufen dazu, diese libidinösen Ströme quasi anzuschalten, die Schleusen zu öffnen oder wie auch immer. Also ich bin der an den richtigen Schrauben drehen muss und dann ist das vorbei mit der Triebunterdrückung. Und da meine ich eben gerade in diesem Bild des Herrn steckt sozusagen auf einer, ich weiß nicht, ob man unbewusst sagen soll, aber steckt sozusagen dieses Bild nochmal wieder, es steckt gerade dieses Bild drin des Verführers, des Herrn über die Triebe, mit dem in den 50ern gerade der Nationalsozialismus abgewehrt worden ist. Also dieses Bild von demjenigen, der die Massen sozusagen in der Hand hatte und selber an ihn gedreht hat und sie quasi vergewaltigt. Und deshalb, ich fand eben dieses ich weiß nicht, ob der so, vielleicht kommt das auch, wenn man es so vorträgt, nicht so rüber, aber dass ein Zentralrat der sozialistischen Kinderläden wirklich irgendwie eine Untersuchung über KZ-Kinder abdruckt, um dann aber zu sagen, also um dann wirklich zu sagen, hey, das sind die Kinder, die da rausgekommen sind, so, solche wollen wir auch und da müssen wir irgendwie hin. So, das fand ich einfach schon ziemlich oioioi und das ist offensichtlich, das hat auch niemanden da öffentlich gegeben, der da gesagt hat, halt, so, das muss man gar nicht theoretisch durchdrungen haben, sondern man muss einfach nur irgendwie fühlen, das kann nicht richtig irgendwie wirklich unser Ziel sein. Wir wollen Kinder, wie sie im KZ irgendwie entstehen. Und das hat aber offensichtlich niemand. Und das fand ich dann irgendwie sehr beleghaft dafür, für so eine bestimmte Größenfantasie, wo man sich eigentlich eher so als Konkurrent oder also so einerseits als wirklich als Nachfolger und andererseits dann eben als Konkurrent mit den Nazis um die Begehrung und die Wünsche der Massen sieht. Wie ist das? Ja, du hast gesagt, als Charakteristikum der heutigen Situation, dass es zum einen so etwas wie eine ganz starke Sexualskepsis gibt oder auch ein bisschen zu Feindschaft gegen Sexualität und dann aber auch, dass Sexualität zu einer Hauptsache gemacht wird, zu etwas ganz Wesentlichen, auch zu etwas Mystischen. Und da frage ich mich, ob das nicht auch ein Charakteristikum von Sexualität tatsächlich als solche ist, dass sie etwas ganz Wesentliches, eine Hauptsache und auch etwas Mystisches ist. Und ob nicht diese Vorstellung von irgendwie, im Grunde ist es ja was ganz Normales, Alltägliches, Durchsichtiges, überhaupt nicht Mystisches, ob das nicht auch schon zu der Entsexualisierung von Sexualität dazugehört. Also bei dem letzten würde ich auf jeden Fall sagen, ja, klar. Das ist schwer. Ich meine mit, vielleicht ist Mystifizierung auch wirklich kein so gelungener Begriff. Also vielleicht müsste man eher sowas wie den Spektakelbegriff oder Fetischisierung oder sowas nehmen. Also was ich eben meine ist, es ist diese komische, also einerseits eben diese komische verdruckste Gier irgendwie von Leuten, die irgendwie alles also nie genug davon kriegen, irgendwie über die Sache zu hören und zu geiern und zu wissen, wer ist mit wem und wer ist da von den Royals zusammen und irgendwie, was kann ich tun, um meine Sexualauskommen also, zu verbessern. Also eigentlich dieses, also eine bestimmte Form von Spektakel, die auch gleichzeitig immer sehr impotent ist. Also so eine Art von immer darüber reden, es nie, also nie machen. So. Also wo Sexualität zu einem Bild seiner selber wird, denen dann das tatsächliche sexuelle Geschehen irgendwie nie genügen kann. Und deswegen lässt man es lieber gleich bleiben. Weil so gut wie der Sex in den Ratgeberbüchern wird es ja nicht und so gut wie der Sex, den George Clooney hat, wird es erst recht nicht. Und also wo sozusagen, also diese Form von Fetischisierung, wo die Enttäuschung schon gleich mit eingebaut ist. Und ja, ich, es ist immer ganz, also man, ich würde ja auch sagen, so ein bisschen was Transzendentes sollte Sexualität schon haben, so einen ganz, ganz kleinen Hauch von Nicht-Identität und irgendwas Sprengendes, aber man wird, wenn man das beschwört, irgendwie kommt man immer ganz leicht in diese Spektakelbilder. Oder es gibt ja keine anderen Bilder. Also ich rede quasi, wenn ich über Sexualität rede, immer schon mit denen in Reklamesprache. Also ich kann ja kaum anders über Sexualität reden als wie schon irgendwie der und der sagte ist ja oder naja irgendwie halt alle prima Formeln sind eben immer schon gleich Reklamenformeln. Vielleicht müsste man sagen, ich ende das normalerweise solche Vorträge, was heißt normalerweise, aber ich immer gerne mit dem Hinweis auf Romeo und Julia als so ein tatsächlich etwas utopisches Bild von Sexualität, wo es gerade darum geht, dass zwei nicht dem großen Ganzen und seinen Anforderungen gehorchen, also der Familie und der naturgegebenen Bande, sondern im Gegenteil irgendwie den Feind lieben und mit ihm ins Bett gehen und Orgasmen haben und damit die Ordnung irgendwie wirklich durcheinander bringen und einen haben, den sie wirklich erheben können und in dem stellvertretend das ganze Menschengeschlecht. Ich glaube, es gibt sogar noch ein schöneres Bild in der bürgerlichen Literatur bei Milton. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwann mal das Paradise Lost gelesen hat, aber es gibt eine ganz hervorragende Stelle, wo Eva schon den Apfel gegessen hat. Also es ist ja die Schilderung vom Sündenfall und Eva hat den Apfel gegessen und bietet ihn jetzt Adam an und Adam sagt dann, ja, er weiß, wenn er jetzt diesen Apfel essen wird, dann wird er fallen und das nicht gut, aber er möchte lieber irgendwie auf ewig von Gott getrennt sein, als von Eva. Und dann beißt er in den Apfel und ich glaube, das ist so vielleicht ein Bild, was ich schön finde für einen gewissen Unbedingtheitsanspruch, der dann wirklich irgendwelche spektakulären Identifizierungen übersteigt. So. Ich habe nur eine kleine Ergänzung, als Thomas Feuerberg, ganz im Westen von Österreich, an der Bodensee, und da war eine Art von Freiheit französischen Soldaten stationiert und schwarz-afrikanische Soldaten natürlich auch dort. Und da war das auch irgendwie mit den Frauen dann, die dann mit den Schwarzafrikanern und dann die Negerhulen waren. Und dann die Kinder, die da dann was entstanden sind, auch bis heute noch, weiß man in den Dörfern nicht, welche die sind, obwohl die vielleicht alles wirklich erkennbar sind, aber das weiß man als Oberhaupt auch nicht. Wer die sind und ganz, also immer noch ganz, weiß man das nicht. Also zu den Armigen und dann. Du hast ja das Beispiel gemacht zur amerikanischen Uni, wo es wieder Regeln gab, man muss für jeden sexuellen Schritt sozusagen global ein Abkommen treffen. Wir hatten das sicher vorstellen können, für mich auch. Und zwar auf Plakaten in den ehemaligen Veranstaltungsorten, wo Veranstaltungen stattgefunden haben und dann halt nicht mehr, weil es rege Diskussionen um diese Plakate gab und genauso wenig plakatiert wird, wie Sex besonders innerhalb von alternativen Studierenden und Studierenden ablaufen soll. Die Frage ist, obwohl man, wenn man sich all diese konkreten Versuche, so wie Friedensbesserung zu erreichen, anschaut, wie du mit der Riesenstadt gut verdeutlicht hast, also obwohl all das irgendwie katastrophal gelaufen ist, ist es nicht trotzdem, oder gerade deswegen, das Schwierigste überhaupt im Bereich der Sexualität zu versuchen, selbstreflexiv zu handeln? Also man kann irgendwie, nachdem man sich Gesellschaftstheorienkritik angeeignet hat, ziemlich klar sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht schuldig fühlen, wenn ich das Arbeitsamt gehe oder so und da Geld verdiene, aber die Genitalfixierung sozusagen, die im Laufe der Zivilisation und so weiter passiert, würdest du dem zustimmen, dass das nicht unser am schwersten zu reflektieren und auch zu diskutieren? Ja. Und die Frage ist, ja, also nachdem es ja keine richtigen und falschen gibt, gibt es muss es gerade innerhalb von Linken versuchen, das vernünftiger zu regeln, sozusagen zu solchen Katastrophen führen oder nicht? Kennst du auch irgendwas, nicht so horrendes? Ui, okay. Also erstens natürlich genau dieses Problem mit, ich kann Sachen reflektieren und das ist aber gerade bei der Sexualität unglaublich schwierig, dann irgendwie aus richtigen Erkenntnissen irgendwas zu machen. Das gehört natürlich genau zu diesen Ohnmachtserfahrungen dazu. Also dieses, keine Ahnung, Schlüsselfantasien von Masturbation sind ja einfach irgendwie relativ schwer irgendwie aufzubrechen. Man kann die dann irgendwie noch so blöd finden, sie bleiben. Man kann dann höchstens irgendwie sagen, gut, kriegt ja niemand mit, aber trotzdem, also es ist natürlich irgendwie unheimlich schwierig, da eine Praxis zu entwickeln. Ich glaube, deswegen aber führen so, diese Versuche, die richtige Sexualpraxis einzuführen, immer ja auch zu solchen Katastrophen, weil dann genau irgendwie so diese Ohnmachtserfahrung so völlig weggebügelt werden muss und wirklich solche, also ja, entweder irgendwelche Entmischungen stattfinden oder Omnipotenzfantasien, also entweder die Omnipotenzfantasie, man kann einfach irgendwie richtig begehren im Falschen und das sieht dann so aus und so macht man das, 5-Schritte-Programm, oder eben solche Entmischungen von also wo das eine Geschlecht dann das, also natürlich klar, dass das männliche Geschlecht das Tätergeschlecht und das weibliche Geschlecht das Opfergeschlecht ist und wo irgendwie gerade die Sachen, die sozusagen das Leben dann immer zur Hölle machen, also was ja in den seltensten Fällen, gerade in diesen ganzen linken Kampagnen dann, wo es um sexistische Übergriffe geht, da geht's ja in den seltensten Fällen, soweit man das eben mitkriegt oder soweit ich es auch mitgekriegt habe, nie um wirklich so Vergewaltigung mit, gewalttätig erzwungener Penetration, sondern da geht es ja genau um irgendwie dieses ganze Elend von zwei Leuten, die Dinge machen, die sie eigentlich beide irgendwie nicht machen wollen und die eine vielleicht ein bisschen noch weniger als er, aber was weiß ich, beide betrunken und dann oder irgendwelche Rollenspiele ausprobiert, die zu weit gehen und vor denen man dann erschreckt ist oder irgendwie eine kaputte Beziehung aufrechterhalten, wieder besseren Wissens oder irgendwie solche Sachen. Und also genau das wird dann aber ausgeblendet und sozusagen das völlig vereindeutigt. Hier das Opfer, da der Täter und dann ist alles gut und der Täter muss jetzt in sich gehen und Therapie machen und regelmäßig an die Szene Öffentlichkeit Bericht erstatten. Und ich weiß nicht, ich glaube schon, es müsste ja irgendwie etwas weniger schlimm sein, als gehen können. Aber ich finde zum Beispiel auch tatsächlich interessant, dass in diesen ganzen linken sexualpolitischen Debatten, wie ich sie aus Deutschland kenne, ich weiß nicht, ob es in Österreich besser ist, aber also wie wenig tatsächlich die Leute da über Sexualität reden. Also die halten dann immer irgendwie Nein heißt Nein und No means No und das ist ja auch irgendwie schon richtig, aber was sagt das jetzt genau? Und genau dann so. Also ich kenne eben es gibt ja diese Plakate, ein Nein ist ein Nein, weil ein Nein ignoriert ist ein Vergewaltiger und dann steht da drauf, was weiß ich, Schweigen heißt Nein und ich habe einen Freund heißt Nein und also ganz viele Varianten vielleicht und so. Und wo ich, also jenseits dessen, was da genau draufsteht, aber wo ich mich frage, was heißt das denn jetzt eigentlich? Was heißt das im Konkreten? Also das heißt auf jeden Fall, wenn irgendjemand Nein oder vielleicht oder mal sehen oder schweigen, ich sollte diese Person jetzt nicht aufs Bett werfen und ficken. Aber das sollte ich auch nicht tun, wenn sie Ja gesagt hat. Also was heißt das? Heißt das dann aber irgendwie, was heißt das respektieren dann? Heißt das, ich darf keine Avancen mehr machen oder nicht mehr genau die oder... Also im Prinzip ist das, was da rauskommt, ja eine unglaublich freudlose Welt, weil natürlich am Anfang heißt das immer Nein oder vielleicht, höchstens gerade mal vielleicht. Also die wenigsten, also ich glaube alle Frauen, mit denen ich geschlafen habe als heterosexueller Mann, haben nie von Anfang an gesagt, oh ja, mit dem, sondern weil natürlich erstmal, wieso sollte ich und passiert sowas. Aber aber das ist dadurch natürlich einfach komplett ausgeschlossen, dass irgendwas passiert, weil ein Nein respektieren heißt dann irgendwie nicht mehr weiter, das darf nichts mehr passieren. So. Und natürlich wollen sie das alle nicht, aber wenn man dann damit kommt, dann heißt das, nee, Quatsch, darum geht's ja nicht. Aber worum es dann geht, bleibt völlig unklar. Und diese ganzen Fragen, die tatsächlich irgendwie so schwer sind, also von Wünschen und Fantasien, die politisch unkorrekt sind und wo man dann, was weiß ich, irgendwelche komischen S- oder M-Geschichten irgendwie eigentlich geil findet, aber besser nicht sollte oder was auch immer. Die kommen ja überhaupt nicht zur Sprache und ich glaube, wenn die Leute da tatsächlich einfach mal ein bisschen ein blödes Album oder so ein bisschen ehrlicher und etwas mehr in sich gehen und so, dann würden da schon manche Sachen besser werden. Und ansonsten glaube ich, dass solche dass es eben kein Zufall ist, dass solche amerikanischen Sex-Radicalism-Sachen, also so Bikini-Kill oder sowas, was natürlich auch irgendwo theoretisch problematisch ist, aber mir, also ich auf jeden Fall noch sympathischer finde. So diese Riot-Girl-Sachen, wo es ganz offensiv darum geht, wir sind junge Frauen, wir sind Girls mit 5R und wir haben eine Sexualität und wir haben Spaß daran und wir lassen die von euch scheiß Typen nicht kaputt machen. So, die Art auftreten. Dass es das irgendwie in Deutschland kaum gibt, finde ich halt auch, ist glaube ich kein Zufall. So, und das wäre glaube ich schon mal deutlich sympathischer zumindest. Feministischen Szene, so eben auch so Lady-Feste und sowas zu machen und zu sagen, ja, das ist eine Lady. Und im Rahmen von den Festen, es gab mittlerweile zweimal schon eine Sexparty, die dann eben mit den Frauen und Transgender sozusagen offen war. Und beim Reingehen bekam man einen Begrüßungscocktail und so eine Liste mit was ein Nein heißt und was man nicht tun darf. Okay. Und dass man eben, ja, Fairplay und so weiter und also so sofort wieder, ja, wir machen jetzt eine Sexparty, aber sofort wieder irgendwie die Einschränkung mit den Regeln. Was ja eigentlich irgendwie eh klar sein soll. Ja, es ist natürlich einerseits nicht und man kann es ja nicht oft genug sagen, aber andererseits ist es irgendwie, kann es auch nicht das sein, das immer nur zu sagen und vor allen Dingen irgendwie. Ja, und es ist zum Teil natürlich dann auch wirklich unehrlich, weil natürlich gibt es auch genug. Also natürlich reden auch die politisch korrektesten Sexleute nicht ständig beim Sex und natürlich weiß man und Frau auch, dass dieses Willst du mit mir schlafen eher ein Ornament ist. Also dass in so einer Situation die Entscheidung schon längst getroffen ist und dass es irgendwie beide Geschlechter auch einfach uncool finden können, ständig noch dieses und darf ich dir jetzt irgendwie den Pullover ausziehen und darf ich jetzt irgendwie, also bei Slavoj Žižek ist das mal irgendwann so karikiert worden und darf ich dir jetzt den BH öffnen und dann darf ich ihn dir jetzt wieder zumachen. Also dass es sowas auch sehr Warenförmiges hat. Ich weiß nicht, also dass die Leute es einfach nicht tun und das ist auch, also dass man es auch nicht muss. So, dass es einfach nicht geht. So, das ist einfach das Problem, was da dann nicht reflektiert ist. Ja, aber noch viel wichtiger als dass die Leute es nicht tun, dass es unrealistisch ist, dass es auch nicht real sein kann, eben ständig, also die ganze Flirt-Situation sozusagen quasi auszuschalten, abzuschalten, wo ja gerade der Reiz darin besteht, dass man nicht ständig darüber redet oder eben, weiß ich nicht, wo es ja ganz viele Zwischendinge gibt auch, die dann alle eliminiert werden praktisch. Ja, gut, das wäre das Weitergehende, dass man irgendwie eine Situation, die ja gerade davon lebt, dass es irgendwie auch ein bisschen spannend ist und so komplett zu einer Verhandlungssache macht und das aber merkwürdig ist. Wobei, ich erinnere mich halt, dass wir das, ich weiß nicht, ob das irgendwie spezifisch war, wir haben mal eine Veranstaltung in der ehemaligen DDR gemacht und zu dem Thema und da war genau das Thema und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer von uns das gesagt hat, nach Sex fragt man ja nicht wie nach der Uhrzeit, sondern das läuft ein bisschen anders und dann irgendwie die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer da aus, oh Gott, wo war denn das? Saalfeld in Thüringen, und gesagt, wieso nicht? Quatsch, und genau so machen wir das und keine Ahnung, ob das im Realsozialismus irgendwie alles klarer und straighter to the point war. Aber ja, ich würde das insgesamt auch, genau, also es geht nicht und es sollte, es gibt aber auch gute Gründe, warum es nicht gehen sollte. Alex? Ja, vor allem, weil wir sozusagen mit dieser Verhandlungsmoral ja meistens, also das meiste eigentlich geht es ja dann sozusagen darum, alles, was dann jenseits dessen, was sozusagen auf ein Begehr, das eben nicht in so Worte oder halt in so Dinge passt, das ist ja dann gleich auf das Überwältigende, das Töne so gefasst. Also es geht jetzt nicht sozusagen darum, auch jetzt nur zu sagen, ja, man fragt halt danach oder so, ja, und dann sagt jemand irgendwie nein oder ja oder wie auch immer, sondern sozusagen damit schwingt ja auch immer gleich dabei sozusagen Verfolgung irgendwie dessen, was sich eben nicht in Worte fassen lässt und was ja sozusagen auch dass das eben gleich böse ist und sozusagen, ja, also wenn man es jetzt zuspielt, ist eigentlich schon fast immer so an die Hoch kommt, hier irgendwie vergewaltigt zu sein oder so. Dann schon wieder der Übergriff zu sein, eine Grenzverletzung oder sonst was. Sozusagen überhaupt nicht mehr reflektiert wird, was das irgendwie Verhältnis auf diese zwei Menschen bedeutet oder so. Ja. Sozusagen, dass das sowas natürlich relativ gewalttätig übergriffig sein kann, ja, ich meine, ich glaube, das also, stellt ja keine Frage, also, denke, dass das eben nicht zwangsläufig muss und ja, sein muss oder so, da werden wir natürlich darüber denken, dass du so die Vereindeutigung genannt hast. Das ist ja dann wahrscheinlich das zentrale Motiv daran, wenn wir es dann einfach dann ja, beziehungsweise steht er da immer dann unter der Drohung. Also es ist ja selten dann tatsächlich so, dass quasi die Situation von Anfang an klar ist. So, der hat mich gefragt und mich dann einfach geküsst und ich wollte das ja nicht und was für ein Arschloch. Sondern das ist ja immer so eine Art Nachträglichkeit. Also quasi irgendwann später ist mir klar geworden, das war ja scheiße. So, und das wollte ich ja gar nicht. Und dann habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, dann zu sagen, also steht sozusagen jede Sexualität, die nicht irgendwie wirklich klar ausgehandelt ist vorher und mit und besiegelt, immer unter diesem Vorbehalt, sie könnte quasi nachträglich zum Übergriff erklärt werden. Und weil eben keine Sexualität komplett ausgehandelt werden kann, steht das im Prinzip jede. Das heißt, 99% davon wird irgendwie kein Problem, aber man hat immer so dieses leichte Moment von, könnte einfach. So, ich glaube, das finde ich diese unglaublich schräge Konstellation in diesem Spiel. Und das andere, was ich dann wirklich noch wichtig finde in dem ist, dass, also bei allem, was man noch an Kritik sagen kann, aber bemerkenswert finde ich eben wirklich, dass das ein Reden, also einerseits irgendwie Sexualität in Reden auflöst, aber ein tatsächliches Reden über sexuelle Gewalt völlig verhindert. Weil, weil das ist eh schon immer klar und beziehungsweise da dürfen keine Fragen gestellt werden. Und wenn jemand sagt, also wenn eine Frau sagt, das ist Vergewaltigung, dann ist das so. Und da gibt es keine objektiven Definitionen. Und außerdem ist, und das ist in ganz vielen von diesen neuen Veröffentlichungen so, Nachfragen und überhaupt darüber reden, über sexuelle Gewalt, das ist eigentlich schon ein Trigger. Und dann kommt Flashback und das ist ganz furchtbar. Und ich glaube bestimmt, dass es Situationen gibt, die ganz furchtbar sind und über die man nicht reden möchte. Aber die Vorstellung, dass sexuelle Gewalt eigentlich mit so schweren Dissoziationsstörungen wie Flashbacks einhergeht und das auch noch der Regelfall sein soll und so, das ist ziemlich irre und das ist einfach eine Vermeidungsstrategie. Also das verhindert, dass eine politische Bewegung das tut, was sie tatsächlich tun könnte, nämlich Wissen über Gewalt sammeln. Also tatsächlich irgendwie das, was ja auch mal eine Frauenbewegung gemacht hat, genau zu gucken, okay, wie genau äußert sich männliche Gewalt. Genau das ist passiert. Und quasi dann öffentlich aufzutreten, zu sagen, so, diese Scheiße passiert. Das wird genau in diesem komischen Treue und Glauben und bloß nicht nachfragen und reicht doch, wenn sie das Zauberwort sagt, total verhindert. Und das finde ich tatsächlich ziemlich erschreckend. Weil das dann das Opfer irgendwie zu so einer Art Symptom macht, um die man dann die wirklich irgendwie sprachlos wird. Ja, Tom, was hast du mehr? Gab es eigentlich in der 68er in der Rolle der postfaschistischen Energie oder sexuelle Befreiung irgendwelche Kriterien oder so Grenzlinien, wie man zwar die libidinöse Energie befreit, aber die faschistische Gewalttätigkeit eben im Schatten lässt? Ja, das ist schwer, weil die Idee ist sozusagen natürlich in der programmatischen Ebene, die Sachen stehen gegeneinander. Also wer libidinös befreit ist, hat keine faschistischen Bedürfnisse mehr. So ist ja die Idee. Das heißt, ja, so ein bisschen. Also das ist natürlich, genau, es ist natürlich auch ein domestiziertes Bild von Libido. Es ist eben keine, die sich irgendwie klar macht, was für libidinöse Ströme dann tatsächlich in den Massen, Massen mitschwimmen. Und es ist natürlich auch tatsächlich immer schwer, also wenn man sowas macht wie Deleuze Guattari, die sagen, die Massen haben den Faschismus genauso sich gewünscht, so, das ist quasi ihr libidinöser Ausdruck gewesen. Also quasi alles rausnimmst von, die haben da sich was verkneifen müssen und die haben da auch Lustfeindliches ausagiert, das ist natürlich auch ein Problem, aber sozusagen dieses Wechselspiel, was ich so ein bisschen angedeutet, versucht habe anzudeuten, von lustvoll die Lustabwehr genießen, wofür der Faschismus eben stand. Das ist was sozusagen viel, viel später eigentlich erst überhaupt theoretisiert worden ist. Ja, also so von den 68ern stand natürlich auch ein Bild vor Augen einer Gesellschaft, die wirklich extrem sexual repressiv war, so extrem gruselig und die Vorstellung von NS als einfach noch mal repressiver als das, was ohnehin schon ist. Und ja, und da hilft dann einfach nur freie Liebe. So, und dann will niemand mehr ein KZ führen. Und ja, dann? Ja, so dieser Definition ist ein bisschen. Ich wollte nur sagen, ich würde zwar prinzipiell recht geben, dass die Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt in den Linken wahrscheinlich etwas kaum geführt wird, aber ich finde das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, so, weil du verlangst dir quasi darum, dass sich die Auseinandersetzung darum an konkreten Beispielen mit den konkreten Betroffenen entzündet. Und das halte ich aber ehrlich gesagt für nichts von Menschen. Also egal, ob es jetzt Flashbacks oder sonst was ist, das ist einfach eine extrem unangenehme und ungute Situation für Betroffene, da jetzt auch noch irgendwie in Details über die Sachen, die ihnen passiert sind, zu berichten. Und ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ziemlich merkwürdig, auch irgendwie auch aus der Außenperspektive da jetzt irgendwie nicht mich mit Details in anderen Beziehungen auseinandersetzen zu müssen. Also ich finde nicht, dass das irgendwie ein konkretes Beispiel ist. Also der Punkt war nicht mit der allgemeinen Diskussion, sondern wenn es um einen konkreten Vorwurf geht. Ja, das sage ich ja. Nicht darum, das allgemeine Thema an. Nein, ich habe genau das gesagt, dass man das allgemein ja durchaus mehr diskutieren sollte, aber dass man es nicht auf die konkrete Situation. Ja, das war ja auch nicht so trend, ich glaube, dass man die potenzielle Vergewaltigung oder das Problem von Gewalt diskutiert anhand von Geschichten und dann irgendwelche Opfer sozusagen eingeht. Das war aber schon so, irgendwie nicht zum Wollen erzählen und ein bisschen, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, was das genau bringen soll. Das konkret erzählen, was da genau passiert ist. Und das bringt aber einiges. Es geht ums Gegenteil, es ist kein Opfer-Tabu-Raum. Also es ist kein Tabu-Raum, wo du Schacht gibt, wo man etwas reinsteckt, was man jetzt recht wieder eingeht. Darum geht es eher darum, vorsichtig ist, so ist es nicht zu konstruieren. Also da geht es nicht kaum darum, wie so. Sich fragt, ob Leute irgendwie leiden sollen, dass was erzählen oder gewinnt. Das ist ungefährlich, dass man so eine Opferidee hat, dass man schnell zu einer Seite reingibt, damit man ja nicht gar nicht wieder selbst gewinnt. Gerade wenn es so Mechanismen gibt, sozusagen, die energetisch irgendwie herumfusieren, ich versuche die eigentlich unten zu drücken und zu hängen und zu kontrollieren, dann ist es natürlich praktisch, wenn es da Orte gibt, wo ich etwas rausschieben kann. Also ich denke dazu, dass ich glaube, dass es schon richtig ist, dass es extrem unangenehm für jemanden sein kann, wenn er genau nicht ist, müssen genauso unangenehm wie für jeden X-Beliebigen irgendwelchen Gericht. Aber dass so etwas die typische Situation der Linken ist, dass wenn irgendein Fall vorkommt, der dann als Vergewaltigung klassifiziert wird von irgendwem, dass man dann eine quasi Gerichtssituation hat, wo praktisch dann noch nicht mal mehr nachgefragt werden darf, was überhaupt passiert ist. Und ich habe das auch schon selbst erlebt, also als ich angefangen habe zu studieren, da gab es irgendwie so eine Geschichte in der Stadt und ich habe nur mal ganz zum Schluss nachgefragt, was da überhaupt passiert ist. Und wurde mir schon gleich bedeutet, dass es aber völlig unmöglich ist, da überhaupt nachzufragen. Und dass man denjenigen eben schon aburteilen muss und irgendwie aus allen sogenannten Zusammenhängen eben ausschließen muss, ohne überhaupt mal zu wissen, was da überhaupt passiert ist. Und das ist halt so eine Form von Lynchings, die sich dann da etabliert, wo man eben praktisch vor Ort bekommt, dass man jemanden aburteilen muss, ohne mal überhaupt nachzudenken, was überhaupt passiert ist. Aber die sind verurteilt in einer konkreten Geschichte, was bei ich glaube, damit hängt es dann auch zusammen, wenn dann in diesen ganzen linken Konstellationen überhaupt nicht mehr, also auch das Phänomen der Vergewaltigung auch gar nicht mehr richtig diskutiert werden kann und darf auch nicht, weil dann eben die Verwischung, die da auch vorgenommen wird zwischen Vergewaltigung und eben allem, was irgendwie wahrgenommen werden kann. Also allen Situationen, wo irgendwie ein Nein möglicherweise nicht beachtet wurde oder so. Die Grenze ist auch tatsächlich schwer zu ziehen, aber sie ist irgendwo auch zu ziehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Vergewaltigung und irgendwie Sex. Dass man dann darüber überhaupt nicht mehr reden kann, führt dann dazu, dass eben jede Art von Sexualität der Generalverdacht gestellt wird. Und da ist schon viel gesagt. Also ich würde auch nochmal, also das eine, was ich erstmal kritisiert habe, ist diese Vorstellung, Normbild, wie fühlt sich eine Vergewaltigte oder das Opfer eines sexuellen Übergriffs oder was auch immer. Also sozusagen die Norm, die Person möchte darüber nicht reden. Die Norm zunehmend, wenn man eigentlich schon nachfragt oder überhaupt über sexuelle Gewalt im Allgemeinen redet, ist das eigentlich schon ein Trigger. Man muss wirklich einfach ganz klar sagen, das ist also Flashbacks ist eine ganz, ganz schwere dissoziative Störung. Das heißt, das ist was sehr Seltenes und das ist was, was vielleicht bei frühkindlichen Vergewaltigungen passieren kann. Aber in diesen Debatten schwirrt das irgendwie rum, als sei das so das Übliche, was und das ist einfach Wahnsinn. Also das ist doppelt wahnsinnig, weil es erstens komplett ahnungslos ist und zweitens aber auch noch irgendwie Leute dazu Therapeuten macht. Also wenn Leute wirklich solche schweren dissoziativen Störungen haben, dann gehören die sowieso nicht in die Hand von Linken, sondern in die Hand von irgendwelchen Fachleuten. So. Aber das wird irgendwie wirklich so als Norm aufgebaut. Und ich habe jetzt die einzelnen Sachen nicht mit, aber da geht dann irgendwie, das ist eine Erfahrung, die man nicht in Worte fassen kann, steht dann in diesen neuen Texten, die irgendwie sich allem entzieht. Und das ist also eine unglaubliche Mystifikation, wo natürlich die Frage, also wo sozusagen auch eine Norm errichtet wird, so hast du dich zu fühlen. Und wer sich nicht so fühlt, kann sich dann fragen, okay, stimmt mit mir was nicht? War es vielleicht gar nicht so schlimm? So, und ich kenne durchaus Frauen, die Vergewaltigung gelitten haben und darüber reden können. Und das ist aber etwas, was einfach nicht vorgesehen ist in diesem Konzept. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, also nicht nur auf der Ebene, wenn ich jemanden verurteilen will, also sagen so, okay, das ist ein Schwein und dem gehört aufs Maul, was ja durchaus sein kann, dann muss man mehr wissen. Aber man muss auch tatsächlich, wie will man denn über was Allgemeines reden, ohne Besonderes? Also wie will man denn unter Abstraktion von allen Erfahrungen über sexuelle Gewalt reden? Das geht doch nicht. Ich kann doch nur, also ich will ja nicht sagen, okay, du musst jetzt. Ich will ja auch nicht irgendwie Claude Lanzmann machen, der dann irgendwie wie in Shoah den Friseur dazu wirklich irgendwie zwingt zu sagen, so, okay, du redest jetzt. Aber auch das Beispiel zeigt, in anderen Situationen ist das völlig klar und offensichtlich. Also es ist völlig klar und offensichtlich, dass es wichtig und richtig ist, dass zum Beispiel NS-Opfer irgendwie KZ-Überlebende sagen, was ihnen passiert ist. Dass das einfach wichtig ist für sie selber, für die anderen. So, dass wir nicht über KZs reden können, ohne die Erfahrung von Überlebenden. Warum? Also, und das war auch mal klar in der Frauenbewegung, dass man über Vergewaltigung nicht reden kann, wenn die vergewaltigten Frauen darüber nicht reden. Dass es extrem wichtig ist für sie, für die Frauen, für die Menschheit. So, das heißt ja immer noch nicht, dass ich mich jetzt hinstelle und jemanden an den Stuhl fessel, aber dass ich irgendwie versuche, Bedingungen zu schaffen, wo das möglich ist, statt irgendwie ganz genau irgendwie alle Bedingungen, die das möglich machen würden, systematisch zu zerstören. Das kann ich doch sehr wohl fordern. Und dann wäre wirklich irgendwie eher ich glaube einfach, dass es irgendwie ganz wesentlich die Furcht. Ich will darüber nicht reden. Und dann werden irgendwelche Bilder hervorgezaubert von so, dass vorm autonomen Plenum das so ablaufen würde wie im Gericht der 60er Jahre oder 70er Jahre. Und ich mag die Autonomen wirklich nicht besonders. Aber was die Autonomen da treiben, darüber, wie es auf so einem autonomen Plenum ablaufen würde mit geiernden, lechzenden Männern und so, so schlimm würde ich es nicht mal machen. Und ich glaube einfach, also da ist ganz viel Projektionsleistung drin. Und das ist ganz wesentlich davon, ich will über Sachen nicht reden, weil es einerseits irgendwie ist mir das zu gruselig und andererseits ist mir das viel zu sehr, müsste ich mich auch mit selbstreflexiv beschäftigen und mit meinen eigenen Begehrenstrukturen und wie laufen denn meine Beziehungen ab. Und man wird aber nur irgendwie in Befreiungsrichtung kommen, wenn man das tun kann. Willst du noch was sagen? Ja, gut, das mit den Flashbacks, ich habe da jetzt gar nicht so zugehört. Ich finde es egal, ob das Betroffene jetzt Flashbacks hat oder nicht, das ist ja auch nicht wieder. Ich würde auch zustimmen, dass es irgendwie Räume geben sollte, wo die Betroffenen überreden können und so weiter, aber dieser Raum sollte nicht irgendwie ein offenes Plenum oder was auch immer sein. Und ich finde einfach nicht, dass es notwendig ist, da jetzt vor Leuten, die man vielleicht gar nicht kennt oder vor denen man es auch nicht wirklich offenbaren will, über die eigenen Erfahrungen zu reden. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache ist, dass, glaube ich, die Diskussion zu Definitionsmacht und so weiter in Wien halt schon eine ganz andere ist als in Deutschland. Und dass dieses Bedürfnis nach Täterjagd, ich meine, in Wien nicht so ausgeprägt ist oder eigentlich nicht vorhanden ist. Das ist auch die Diskussion, die ich mitbewege. Dazu kann ich das Beispiel bringen von Flugblättern, die in der Lüttinger Straße auslagen, das ist vom EKH, wo dann eben so ein Fall aufgetaucht ist und wo sich da eine Gruppe gebildet hat, die beschlossen hat, dass man ja jetzt nicht nur irgendwie immer darüber reden muss, dass man eben Vergleiche bestrafen müsste, sondern auch mal zur Tat schreiten muss. In dieser Erklärung steht tatsächlich drin, dass es nicht einfach einen Vergewaltiger zu töten, zumal wenn er aus der eigenen politischen Gruppe kommt. Und wird das halt tatsächlich so als Problem dargestellt, wenn man nicht weiß, was man machen soll, da man eigentlich beschlossen hat, man muss jetzt den Vergewaltiger töten. Und was jetzt ist, das wird halt in politischen Gruppen in Wien verbreitet. Ja, das ist völlig richtig, aber es gab ja auch irgendwie die Kanäle da anschmeißen, deswegen ist es eine kleine Mini-Gruppe, die sich feiern. Ja, das ist vielleicht diplomatisch trotzdem. Ja, eben, also deswegen sind wir auch mit den Kindern schreiben, weil deswegen ist es viel klarer. Das ist keine Frage, das ist nicht so, dass wir niemand besonders verhalten, dass die Worte, die dafür geben, dass es vergewaltigt werden, weil es auch noch nicht so viel gespielt wird, das stimmt einfach nicht. Ich kenne aber schon noch ein anderes Beispiel, das war eine andere Gruppe, wo es halt irgendwie auch, also es war, es wurde auch nicht perfekt als Vergewaltigung tituliert, sondern als ja, sexueller Übergriff. Und dann wurde die Person halt ausgeschlossen und dann gab es so Überlegungen, wirklich jetzt ein E-Mail zu schreiben an alle möglichen Gruppen, dass genau diese Person jetzt ausgeschlossen ist wegen sexuellen Übergriff und sozusagen, dass man die jetzt sozusagen ächten soll und andererseits eben sich im, ja, im guten Bild sozusagen, also gut dastehen zu lassen und zu sagen, ja, tut mir das müssen wir jetzt die nicht folgen, also die Komplexisten halt aufbauen. Das kann ich wohl nicht sagen, weil ich in der Debatte angestoßen habe, dass ich mir darüber gedacht habe. Mein Punkt war vor allem, dass ich darauf hinaus wollte, dass auch in solchen Plakaten Flugblättern sozusagen diese Ärzte offenbar dem Problem sexuelle Gewalt umzugehen und das zu lösen. So gut als könnte man etwas ändern, dadurch, dass man das schon schon politisch verfolgt hat, wo ich sagen würde, die Leute, denen man das schriftlich sozusagen mitteilen muss, dass ein bedeutet, sie wollen das ja nicht wissen, dass das so ist. Also da wird man nicht so viel helfen, dass das als Leben sozusagen in der Suche auf die Hand gibt. Und das andererseits, dass tatsächlich dann diese sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Problem der sexuellen Gewalt und dazu führt, dass, was du ja auch mehrfach gesagt hast, dass tatsächlich jegliche Versuche, normale Sexualität sozusagen in diesen Kreisen zu betreiben, sehr schwierig wird, weil man versucht, diese Gruppenfestige aufgestellt zu halten. Und das ändert aber das Problem der sexuellen Gewalt wieder so gar nicht, glaube ich. Diesen Zirkel wollte ich eigentlich, den wollte ich jetzt nicht hinaus. Es ist schon wichtig, aber es geht auch ein bisschen darum, auch wenn man viel Stimmen, also jeder hat ein bisschen darum, dass es auch jüngere, 15-Jährige, und das ist halt irgendwie auch nicht schlecht, wenn sie sozusagen natürlich auch eine kleine Frage, wo es gibt, aber verglichen zu Rest österreichischen Diskussion nicht gibt, auch irgendwie eine Form, okay, immer mehr zu sagen, hey, ein Mann heißt Mann. Und es ist nicht so, dass wenn es irgendwie großflächig ist, dass es halt irgendwie Konsens wäre, das stimmt nicht. Und es ist schon richtig, dass es sich dann, Erwachsene mit einer erwachsenen Sexualität, wenn man auch sagt, nein, ich möchte das eigentlich nicht so lange tun, dafür bin ich auch nicht anders zu tun. Ich weiß nicht, es eben bei den jüngeren Leuten zu sagen, wie sich das interessiert, ist auch völlig okay. Also es geht ja nicht darum, dass man davon ausgeht, dass das eine Lösung für die Probleme von sexueller Gewalt darstellt. Es geht ja dass in gewissen Freiheiten jungen Leuten auch mehr einfach zu sagen. Ja. Ich glaube, ich schwinge so das Stabil, was ich von der Jugend hat wieder. Und dann gebe ich das nicht, also das Respekt anderen Personen gegenüber in einer anderen aufgeklärten Weise das kaum machen kann, um was es da geht. Also diesen Unterschied zwischen Jugend und der Grund, dass man in der Jugend so reguliert und so aggressiv im Grunde präsentieren muss. Ja, keine Ahnung, aber ich meine, keine Jugend nicht mit der Jugendform der anderen ist, sondern aufwachsen, glaube ich, ja, denen kann man. Würde ich sagen, dieses Regulierte tatsächlich was mehr bringen sollte, jemand, der so schon seine Sexualität aggressiv, also ziemlich gewaltvoll ausdrückt, vielleicht wird das auch nicht sehr viel. Na, egal, es geht auch nicht darum zu sagen, dass die Frau reagieren und auch nicht, dass es eine Lösung ist, sich einzuhalten. Aber die Idee ist, dass es trotzdem halt, ich habe hier gar nicht gemacht, oder dass es halt nicht gibt, dass es welche gibt, die sich sagen, ja, irgendwie stimmt es. Irgendwie stimmt ja auch, aber irgendwie ist es halt sehr problematisch. Und eben, aber ich glaube nicht, dass die Intention von solchen Plakaten ist, zu sagen, dass damit irgendein Problem gelöst wird. Warum bietest du das? Ja, ich glaube, es gibt sie genau dafür, dass es halt, sind viele Leute, die sich nicht dem irgendwie bewusst sind, dass es halt, dass ein Nein zu akzeptieren ist, schon das Ganze. Ja, aber ist das doch nicht so? Also, ich meine, als Ausdruck, das ist ja nicht so. Aber es ist doch Blödsinn, dass ein Nein immer ein Nein ist. Ein Nein kann zu einem Ja klar werden. Ich glaube, jeder hat schon. Ja, natürlich. Und wenn man jetzt Jugendlichen das einredet, dass ein Nein immer Nein heißt und Unsinn zu respektieren ist, wo es auf jeden Fall, dann heißt es auf die Grenze eben zwischen jeder üblichen Form oder jeder Form von Sexualität und Vergewaltigung gezielt zu verwischen. Weil es ist vielleicht auch eine Verharmlosung von Vergewaltigung, wenn man sie einfach gleichsetzt mit irgendwie einem nicht unbedingt Respektieren von jedem Nein. Ja, aber da ist halt sozusagen in Österreich, wo halt, weiß ich nicht, wenn man sich am Land in der Disco gibt, Sprüche, da hat man ein bisschen die Kommunikation viel. Ich meine, das ist. Also ich bin schon auch darum zu sagen, dass es einfach okay sein muss, wenn es eine Frau ernsthaft sagt. Wenn es nicht darum geht, dass ein Nein dauert nachher, dann ist es ja okay. Also ich glaube, es kann ja auch nicht die Diskussion sein, dass es sehr sinnvoll sein kann, irgendwie im ziemlichen Haufen Macho-Typen, egal welchen Alters, nochmal klarzumachen, dass nicht jede Frau auf sie fliegt und wenn sie Nein sagt, trotzdem Ja meint und so weiter. Aber das Problem ist eben, glaube ich, dass bei vielen dieser Kampagnen sagen, dieses pragmatische Moment, und zwar gerade auch in dem Hinblick, dass es da ja dann tatsächlich noch um andere Sachen als Vergewaltigung geht, nämlich irgendwie um mackerhaftes Anmachen, Stalken, was auch immer, solche Sachen, dass das verloren geht und dass es sozusagen selber fetischisiert und ideologisiert wird. Und dass es, ich weiß, also wenn das in Österreich anders ist, dann ist das schön, aber ich kenne das in Deutschland in diesen Debatten einfach, dass das dann wirklich irgendwie so ein Glaubensbekenntnis ist. Und wenn du es halt nicht sagst, dann bist du schon raus. Und das verhindert einfach jedes Weiterdenken. Und natürlich ist es einfach richtig gewesen, dass von der Frauenbewegung bestimmte normative Grenzen zu setzen. Aber meine Kritik wäre eben, dass es da inzwischen um was ganz anderes geht. Dass es da wirklich um so ein Phantasma von regulierbarer Sexualität mitschwingen. Und das müsste man dann wirklich am konkreten Einzelfall zeigen, aber ich glaube, man kann das eben an diesen Sachen zeigen, dass die vielleicht also mit einer guten Intention angefangen, aber sich einfach komplett verselbstständigt und dann auch abgeschottet und umgeschlagen sind. Und was ich vielleicht dann noch einmal so als Beleg anführen würde, wäre, das ist mir schon noch eingefallen, irgendwie in der Ankündigung stand ja die Faszination fürs islamistische Speyer-Spektakel drin und irgendwie habe ich das dann doch im Vortrag rausgelassen. Aber was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass was zum Beispiel auch früher in Frauenbewegungen einfach klar war, Schleier ist natürlich scheiße und so, dass es auf einmal jetzt irgendwie als eine ganz wichtige emanzipatorische Errungenschaft bei großen Teilen davon geht. Nicht bei allen, aber es ist schon Und ganz häufig genau die Leute, die immer kommen mit diesem No means no und vielleicht und später heißt auch no und irgendwie diesen ganzen Sachen, gleichzeitig ein unglaubliches Bedürfnis haben, diesen Schleier und die offensichtlich verrohten Geschlechterverhältnisse als irgendwas Fremdes, anderes, wo man sich entweder gar nicht so äußert oder was man sogar irgendwie verteidigen muss, hochzuhalten. Und da finde ich, wird sehr deutlich, dass es nicht einfach um was, um was Pragmatisches geht, sondern um ein ganz komisches Spektakel, wo sozusagen all das, was die Leute sich dann auch selber verkneifen, in ihrer Fiktion von regulierter Sexualität, dann plötzlich auf den Islam oder so projiziert werden, wo dann, meine Güte, was weiß ich, eine irre Erotik mitschwingt. Das ist so bei den Christina von Braun genauso wie bei den Leuten, die irgendwie von den autonomen Frauenräumen in Nigeria unter der Scharia schwärmen und keine Ahnung was. Und es geht tatsächlich auch zusammen in diesem Begriff von was, diesem subjektiven Befinden. Denn wenn eine Frau das nicht kritisiert, wenn die auch selber sagt, ich will den Schleier haben oder ich finde Genitalverstümmelung richtig oder sowas, dann hat man auch kein Argument mehr. Man hat nur noch eine Projektionsfläche, wo man eine ganze Menge irgendwie abgespaltenes Begehren drauf projizieren kann. Und dass die beiden Sachen so zusammengehen, das finde ich tatsächlich so ein bisschen das Schockierende. Ja, wenn es keine weiteren Wortbeiträge mehr gibt, dann möchte ich nur noch zwei Hinweise machen. Der nächste Vortrag unserer Veranstaltungsreihe findet am 4. Juni statt von der Liliana Radonitsch über Sexualität im Nationalsozialismus. Und es gibt da die Möglichkeit, sich in die E-Mail-Liste einzutragen, in die provisorische, um über zukünftige Veranstaltungen der Basisgruppe Politikwissenschaft benachrichtigt zu werden. Ja, das war's dann meinerseits. Und ich will auch noch kurz die Werbedings einschalten. Also erstens natürlich, wenn ihr in Hamburg seid, kommt gerne bei der Hamburger Studienbibliothek vorbei. Das ist nämlich auch eine echte Bibliothek, auch wenn das immer wenig Leute glauben. Außerdem möchte ich auf diese Zeitschrift hinweisen, Extrablatt, die kommt aus Bremen und da erscheint demnächst die neue Ausgabe. Das wird, wenn jemandem das heute gefallen hat, ein Artikel von mir über Religion und Religionskritik geben und wenn jemand das nicht gefallen hat, gibt es da ganz viele andere tolle Artikel drin. Heißt Extrablatt, findet man glaube ich unter extrablatt-online.net oder einfach googeln Extrablatt und Bremen. Da kommt es nämlich her. Gut, danke.